Bewerbung, mit der politischen Korrektheit. Überzieht sich natürlich auch Erfahrungen, die man so im Laufe seines Agitatorenlebens so macht. Unter anderem bei Kongressen von Konkret, wo einen Meinungsschlechte zumal zur Last gelegt werden, noch bevor man sie geäußert hat. Nur deswegen, weil man nicht an der allgemeinen Mode des Umtauschens teilnimmt. Also weil man zu Frau noch Frau, Weib, anderes Geschlecht und so weiter sagt und nicht irgendeine der gängigen Umschreibungen. Weil man noch Neger sagt, obwohl der Kodex inzwischen gebietet, zu sagen, farbiger und so fort. Weil man also widerspenstig ist gegen einen neu eingeführten Moralismus, der offenbar den Glauben hegt, dass wenn man die ganze Welt umbenennt, auch schon ein Stückchen besser sei. Da bin ich dogmatisch nämlich nicht so. Das heutige Thema ist von daher allemal ein Reizthema. Ich bemühe mich, höflich zu argumentieren. Eine Stimme gebe ich nicht. Die Gliederung habe ich deswegen an die Tafel geschrieben, dass jeder sich vorstellen kann, was ich pro 15 Minuten zusammenfassend darlegen will. Der Vortrag soll eine Stunde dauern, dann wird gestritten, diskutiert und weiter erklärt. Um den Antisemitismus, der in die Geschichte eingegangen ist, den des Deutschen Reiches, zu verabscheuen, braucht es überhaupt nichts. Da braucht man auch keine Analysen und keine Referate, auch nicht von mir. Dass Leute an die Regierung kommen, andere umbringen, dass sie das zielstrebig tun. Nicht gelegentlich, sondern gründlich, massenhaft, organisiert. Davor kann doch jeder schauen. Wenn auch zumute ist, er kann anhand der längst zugänglichen Zeugnisse nicht dauerhaft, ununterbrochen mit der Barbarei der Nazis befassen und ewig darüber erschrecken, wozu manche fähig sind. Er kann auch darüber erschrecken, wozu eigene Landsleute fähig waren. Und wenn er sich dann dafür auch noch schämt, dann ist er als Rechtsnachfolger des Dritten Reichs voll auf der Höhe der Zeit und für einige Fehler gut. Damit will ich nichts zu tun haben. Im Laufe der Argumentation werden Gründe dafür angemeldet. Was ganz anderes ist es, den Antisemitismus zu begreifen. Also das Erschaudern mal durchlebt zu haben, mal erschrocken zu sein. Wurscht, ob er jetzt bei seinem Abiturausflug durch Dachau geführt worden ist, oder das Tagebuch der Anne Frank in der Mittelstufe gelesen hat, oder sonst die reichliche Publizistik genossen hat, über das, was die Typen unternommen haben. Einmal Schluss machen in dem positiven Sinn, mit dem Erschrecken, mit dem Erschaudern. Indem er sagt, jetzt will ich mir es erklären, warum die es so gemacht haben. Jetzt will ich Ihnen einmal klar machen, das ist ernst gemeint hier, worin die Logik dieses Vorgehens besteht. Damit deute ich natürlich an, auch Fehler und auch die größten Gemeinheiten auf der Welt haben ihre Logik, haben ihre innere Konsequenz. Die fangen bei irgendwas an und gehen von da aus bis zum massenhaften Umbringen von Menschen fort. Also die gebetsmühlenhafte Vorschaustellung der eigenen Betroffenheit, die ja sowieso immer etwas von Heuchelei an sich hat. Also ich glaube einfach, kann 25-Jährigen von heute, dass er sich immerzu als Gefühlsverwandt in ähnlicher Weise, eben wie das Wort sagt, betroffen vorkommen kann, wie die, die in die KZs gejagt und dort massakriert worden sind. Es gibt ja ein Beispiel in der deutschen Unterhaltung, dass das Unwesen bis auf die Spitze treibt. Jetzt wird er wahrscheinlich lachen, obwohl ich da sehr dagegen bin, aber es ist manchmal auch zum Lachen, auch wenn es zum Heulen ist. In dieser Serie Lindenstraße haben sich die Autoren eine Figur einfallen lassen, die als Teenager mit den Nazi-Gräueln bekannt gemacht worden ist und die dann für keinen realen Lebenszweck, zumindest ein paar Serien lang, bis sie sich dann verliebt hat, taulich war, weil sie ewig bloß drunter gelitten hat, was Menschen Menschen antun können. Besser wäre es gewesen, sie wären halt übergegangen zum Begreif. Die Attitüde, das ähnlich humanistische Herumreichen auf diesen unfassbaren Verbrechen, ist mir insofern verdächtig, als mit Unfassbarkeit ja eigentlich bloß der Unwille und vielleicht auch die Unfähigkeit, ich setze mich da eher auf Unwillen, ausgesprochen wird, den Krampf zu begreifen. Und dieses ähnliche Betroffenheit zur Schau stellen, noch mit dem Anspruch zu verbinden, das macht man deswegen, weil man möchte, dass so etwas sich nie wieder ereignet, halte ich für das endgültige, unglaubwürdige Selbstdarstellungskunststück. Wenn man gegen etwas ist, wenn man etwas verhindern will, wenn man jemand das Handwerk legen will, da muss man schon wissen, worin das Handwerk besteht, worum es sich handelt. Statt immer sich selbst zu attestieren, dass man es nicht fassen kann. Jetzt wollte ich eigentlich zum ersten Punkt 10 Minuten kurz erzählen, wie die Logik des Antisemitismus im Dritten Reich zustande gekommen und vollzogen worden ist. Leider kommt jetzt zwischendrin was echt Deutsches, nämlich eine dritte Partei, eine echt dritte Partei, sogar aus verschiedenen Richtungen. Eine ist alt, die ist mir aber jetzt wieder eingefallen. Das war der Freund Philipp Jenninger im Bundestag. Und die zweite ist sehr neu, eine ganz andere Richtung, noch vielleicht doch nicht so anders. Das ist der Professor Nolte, der sich sehr herausgehängt hat im Spiegel und anderswo, in vielen Talkshows. Und die Partei ist die, die weder auf Betroffenheit, im Gegenteil, gar nicht auf Betroffenheit rumpacken will, aber auch nicht sagt, sie hätte folgende 7 Argumente zum Faschismus und seinen Judenhass und seinen vollstreckten Urteil über die Juden, ein gültiges Urteil, sondern Das sind Leute, die haben den Weg gewählt, sie verstehen das. Verstehen also ganz knapp an der Bedeutung der Vokabel, die wir Verständnis von etwas für etwas ansiedeln. Sie verstehen das. Der Fall Jeninger, schon ein paar Jahre her, bringe ihn in Erinnerung. Es war mal wieder ein Jahrestag. Ein Jahrestag heißt, da ist im Bundestag eine Rede zu dem Anlass des Jahrestags. Die Rede hält der Parlamentspräsident. Was sagt er über den Faschismus? Er probiert Folgendes. Erstens, keiner hier will, dass sowas wieder passiert. Wir schenken noch heute tot, wenn wir hören, was da alles passiert ist im Namen des deutschen Volkes. Gut, dieses Kapitel vorbei und dann. Aber machen wir uns nichts vor. Ich habe so etwas wie ein Angebot in Bezug auf die Beantwortung der Frage, wie konnte es dazu kommen? Und der Eklat der Rede war fertig. Der Mann hat Haltungen von ganz normalen Bürgern, also Bäckern und Eisenbahnern, wie Brecht sagen würde, auch von Jurastudenten, wie der Genosse Carstens von der CDU, Überlegungen, Lebenspläne, Berechnungen, den Opportunismus geschildert. Den Opportunismus, ohne den natürlich, soweit richtig, die Macht der NSDAP nicht zu halten gewesen wäre. Er hat plötzlich ein Sittenbild des anständigen, ehrenwerten Bürgers im Bundestag entworfen und hat vor dem Leichtsinn gewarnt, der mit diesem Anstand, mit diesem sich so in den Umständen bewegen wollen, verbunden ist. Er sagt, mit dieser Haltung, die hat dazu geführt, dass Hilfeleistung für gequälte Juden unterblieben ist. Dass die Opposition gegen den Völkermord nicht stattgefunden hat. Dass der Mut zum Widerstand gefehlt hat. Haltungen, die als normal gelten und den Opportunismus auch der Bürger heute noch nachempfunden waren. Die wollte er anprangern und zumindest dieses kleine Argument der eigenen Mitschuld anbringen, dass da heißt, eines ist gewiss, es gehört schon ein massenhaftes Gewährenlassen der Nazi-Führung dazu, wenn sie dann als Führung und SS, SA, als KZ-Wächter und so weiter ihre Schandtaten verrichtet. Diese Rede ist mit einem Eklat geendet, weil sich dieses durch und durch von einem moralischen und deutschen Aufrichtungs- Sendungsbewusstsein getragene Argument niemand gefallen lassen wollte. Es war, als ob einer oder sein Redenschneider, selber machen wir ja immer nichts, an das Heiligste gerührt hätte. Nämlich, er hat daran erinnert, dass von denen, die in der heutigen Gesellschaft mehr oder minder opportunistisch ihre Karriere besorgen, womöglich unter dem Bereich nicht anders erfahren werden. Er hat quasi im Zuge dieses Arguments die sogenannte Einmaligkeitsthese, das Abwegige, das total Verruchte, das überhaupt nicht mit der Politik im modernen Zeitalter, namentlich unter demokratischen Verhältnissen, vergleichbare, demontiert. Und deswegen ist er mit seiner Rede überhaupt nicht wirklich dadurch geworden. Das Verständnis, obwohl er es kritisch sagen wollte, das Verständnis für die Mitläufer, die ihnen kongenial geschildert wurde, das war zu viel für den guten Geschmack der Abgeordneten, auch der Vertreter von dem Zentralrat der Juden, der da immer eingeladen ist, wenn ein Feiertag ist, sonst wird er durchaus auch einmal bespuckt. Ist ja in Deutschland so üblich. Das war zu viel für ihren guten Geschmack. Das war ein Stück Abkehr von der Fassungslosigkeit, die für Deutsche geboten ist, vor dem, was Deutsche machen konnten, aber was bei uns natürlich nie in die Bühne geht. Denn, das ist ja das Dogma, jede Anflug von Holocaust ist in der Demokratie unter demokratischen Verhältnissen ausgeschlossen. Die historische Entgleisung der Nation, die einmalige, die unbegreifliche, darf eben nicht der Sphäre des Unbegreiflichen entrissen werden. Und auch gar nicht warnend und schon gar nicht selbstkritisch. Und das wollte diejenige Rede unternehmen. Dabei wollte der ganz bestimmt eines nicht tun, der Sache auf den Grund gehen. Antisemitismus erklären. Denn daraus, dass die Mitläufer ihn nicht unterbunden haben, ihn nicht den Kampf angesagt haben, weil sie Mitläufer waren, daraus ist er garantiert nicht entstanden. Der hat schon seine Gründe. Die andere Fassung des Verstehens ist, hoffe ich, bei den Besuchern von so einer Veranstaltung bekannt. Es ist seit ungefähr einem Jahr durch dieser Nolde herum, dieser Professor für Zeitgeschichte, und er hat das Verständnis so weit entwickelt, dass er schon fast in Verdacht steht, so etwas Ähnliches zu meinen, wie ich heute unter dem ersten Punkt erzählen möchte. Deshalb macht man uns nichts vor. Der Hitler war auch ein Staatsmann. Das war auch eine Politik. Das war auch ein Konzept. Deutschland, aus seiner miesen Stellung in der Weltgemeinschaft nach Versailles, nach dem verlorenen Ersten Krieg, herauszuführen. Es gibt sogar Zitate, die heißen, das war auch ein Versuch, eine Anstrengung, klar eine durch und durch fehlgeleitete, mit ganz großen Irrtümern und Gemeinheit versehene, aber auch ein Versuch, Europa zu einen. Klaus Kindl schreibt, von der Pax befragt, ungefähr vor einem halben oder dreiviertel Jahr ist das schon her, ja, wie geht denn das jetzt weiter nach Genscher und mit der deutschen Außenpolitik und mit den ganzen Sachen in Jugoslawien und sonst wo, und wie geht denn das jetzt so? Sagt er, ja, die deutsche Außenpolitik steht vor der Aufgabe, endlich einmal das zu leisten, was Deutschland in diesem Jahrhundert zweimal unternommen hat und daran gescheitert ist. Da wird es dann ganz anders. Sollen wir zu Europa fahren und auf den öffentlichen Plätzen Volkstänze beklatschen? Und denken, ach so, das ist das Multikulti-Zeug und das ist, damit die zusammenwachsen und sich nicht mehr grauen sind, die Leute. Und dann kommt der Außenminister und definiert dieselbe Angelegenheit ganz anders. Und sagt, das ist der dritte Anlauf. Ein interessanter Hinweis an dem, was Ware ist aber heute nicht das Thema. Hinweis darüber, was europäische Einigung aus deutscher Sicht und in der Realität ist. Nun zur banalen Logik. Wenn man sagt, was ist da passiert? KZs gebaut, vorher schon Reichskristallnacht, noch ein bisschen Sternchen für die Juden auf dem Revier. Es war eine Hetze, es war eine Verfolgung. Und am Schluss sind sie auch noch versorgt worden. Dann hat man ein paar handfeste Tatsachen benannt. Aus. Wer davon betroffen ist, unzufrieden auch noch als Auskunft, den kann ich nicht helfen. Ein bisschen sollte sich der Mensch noch ein kindliches Gemüt bewahren und die Warum-Frage stellen. Der Akteur, das Subjekt der KZs, war eine Nation. Der Spitze stehen Politiker. Diese Nation hat Mittel zur Wahrung des Rechts und der Ordnung. Es ist der Gewaltapparat. Es ist Polizei, Justiz, Militär. Die Gliederung des Rechts interessieren mich nicht. Die Gliederung hat damals etwas anders gelautet als heute, wo ich halt auch Polizei, Justiz, und da ging am BND und da ging am Zeug und Bundeswehr. Damals hat es halt Reichswehr gehalten. Dieser Staat hat das im Rahmen seiner Regierungstätigkeit, dann im Rahmen seiner Kriegsführung, also in der Konfrontation mit Nachbarstaaten, weiteren und näheren Nachbarstaaten, in dem Zusammenhang hat der Staat das Programm Juden vernichten, Endlösung, wie es dann geheißen hat, abgeriegelt. Warum hat dieser Staat das gemacht? Es waren nicht Menschen, weil das ist ja jeder. Es war ein Staatsprogramm. Es gibt viele Staaten, die viele Gemeinheiten begehen. Dieser Staat hat eine außerordentliche begangen, also ist die Warum-Frage schon spezieller zu stellen. Wie hat diese Nation damals und ihre Führung, ihre Erfolge, ihre Erfolgsbedingungen, ihre Chancen, ihre Drangsale eingeschätzt? Welche Maßnahmen hat sie aus ihrem Blick auf die eigene Nation, aufs Volk, auf die kleinen Leute, auf die reichen Leute und so weiter, welche Missliebigkeiten wurden festgestellt? Welche Missliebigkeiten hat der Außenpolitiker Hitler oder seine Vertreter, seine Wirtschaftsminister und so fort, Schacht und wer sie, wie sie alle heißen, was haben die sich überlegt, dass der Nation fehlt? Welche Hindernisse haben die gemeint, dass aus dem Weg geräumt gehört? Welche Bedingungen für das Florieren der Nation wollten sie herstellen, um ihr wieder die Geltung zu verschaffen, von deren die Führer überzeugt waren, dass sie durch den Ersten Krieg versiegt worden waren. Mindestens so ist die Frage geboten, bevor man sich moralisch entsetzt auf die Vergabepraktiken, vielleicht sogar noch auf technische Lektüre über die Verbrennungsöfen und Cyankali und so weiter richtet. Das ist das Warum, über das ich reden will. Erstens, der übrigens Ähnlichkeiten mit anderen Staaten, vielleicht auch mit dem Rechtsnachfolger, möchte ich vor der Hand nicht betonen. Wenn sie vorkommen, ja, da kann ich auch nicht helfen. Eigentlich gehören sie in ein anderes Kapitel. Die Nation ist beschränkt. Sie hat einen Schandvertrag hinter sich, das heißt, sie muss anderen Nationen sage und schreibe nicht wegen des Außenhandels, wegen einer zu salvierenden Handels- oder Leistungsbilanz, wie es heute so üblich ist, Reichtum übertragen, abgeben, sondern wegen des verlorenen Krieges. Der Reichtum in der Nation, soweit er überhaupt erzeugt wird, geht wegen des Schandvertrages von Versailles in Form sogar von Goldbarren an andere Nationen. Unerträglich. Der internationale Handel war damals noch ganz anders organisiert als heute. Noch nicht der Weltmarkt, wie wir ihn kennen. Allerseits Konvertibilität der Währungen. Jeder darf überall kaufen, verkaufen, Kapital anlegen, solches und anderes. Also kann Fabriken gründen, auswärts, auswärtige Gründer, Fabriken gründen. Die Staaten haben das alles so eingerichtet heute beim modernen Weltmarkt. Man kann auch Wertpapiere aus aller Herren Länder, Aktien, Staatsanleihen, kann man auch als Geldanlage kaufen. Alles per Telefon, per Order bei der Deutschen Bank. So war es damals noch nicht. Es war immer ein Staatsakt, welcher Handel von der Nation, welcher nicht, der nicht wird unterbunden. Der deutsche Außenhandel, so in die Richtung wie die andere Richtung, war beschränkt. Zugleich haben die anderen Nationen, die dieselbe Produktionsweise ihr eigen nannten, es zu einer solchen Krise gebracht. Und insgesamt war es mit dem schönen Ding namens Wachstum nichts mehr rechtes, spätestens am 29. In Deutschland aber schon eher wegen der Beschränkungen. Es war Krise. Die Leute haben keine Arbeit gehabt. Es hat Hungermärsche gegeben, millionenweise Arbeitslose. Wer es noch nie durchgelesen hat, kann sich mindestens an die Ausdrücke von allen Kanzlern dieser Republik erinnern. Losgegangen, so richtig ist die Aviation mit Helmut Schmidt. Damals ist nämlich die Arbeitslosenzahl über das magische Zifferchen von 1 Million gestiegen. Und er hat es mit den Gewerkschaften gemeinsam in der Wahl 1980 zur Schicksalsfrage erklärt. Und alle waren sich einig, wenn die jetzt weiter steigen, die Arbeitslosen, und immer mehr werden, dann tritt für Deutschland dieselbe Lage ein wie seinerzeit. Seinerzeit waren Politiker der Weimarer Republik der Meinung, dass Hitler an die Macht gehört. Man soll sich auch nicht täuschen. Da hat es Vereinbarungen, heute würde man sagen, Koalitionsverhandlungen gegeben. Da hat es Leute gegeben, die vorher Minister waren oder Federal oder sonst was. Die haben sich alle zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wir brauchen eine Führung, auch eine geistige. Wir brauchen eine einheitliche Führung. Wir müssen die Zerstrittenheit in der Politik, im Parlament bereinigen. Sonst kommt eine Handlungsanleitung für die deutsche Wirtschaft, für das deutsche Volk nicht mehr zustande. Das ist das schlimmste Thema, gell? Es war die Diagnose von einem Land, das zum Untergang verurteilt ist, wenn es sich nicht aus seinen äußeren Beschränkungen löst und seine inneren Verhältnisse so regelt, dass sich die Leute wieder nützlich machen können. Es war eine Diagnose, die hat zum Beispiel die Arbeitslosigkeit so aufgefasst. Nicht ökonomisch in dem Sinne, naja, die Leute sind halt übrig, weil sie nicht gebraucht werden, weil mit ihnen nicht rentabel zu produzieren ist, sondern in einer etwas anderen Lesart. Ist es keine Schande, dass so viele Millionen deutscher Arbeitsbürger nicht einmal ihr Brot verdienen dürfen? Ein Notstand der Nation ist bemerkt worden. Dasselbe, es hat Kredit gegeben. Es hat ein Kreditwesen, Banken, Zinsen und alles gegeben, lange nicht so ausgeprägt und so grenzüberschreitend wie heute. Da hat schon Bretton Woods in den vergangenen Krieg dazu gebraucht. Aber im Innern, es hat ein Bankgelage gegeben, es hat also auch Aktiengesellschaften gegeben. Immerhin die später zerschlagenen Chemieriesen waren eine große deutsche Chemiefabrik. Und die waren nicht ohne. Dann auch für Kriegszwecke sehr wichtig. Dieses Kreditwesen hat es aber nicht geschafft, ob das seine Sache ist oder nicht. Also diese politisch-ökonomische Schwierigkeit des frühen Bandes von Marx, wie ich jetzt hinterher nenne, hat es nicht geschafft, das Geld, heute würde man sagen, die Liquidität zur Verfügung zu stellen, die es den wirklichen Unternehmern, den Arbeitgebern ermöglicht, Leute zu beschäftigen und nützlich zu machen, sodass sie Brot haben und insgesamt springt in der Nation ein bisschen mehr Reichtum raus. Es war also ein äußerer Notstand, die Zwangslage der Nation als Kriegsverlierer, das Thema für die Regierung und der innere Notstand in jeder Hinsicht. Die Lehrer und die Seinen sind noch ein bisschen weitergegangen. Wobei, ich belege dann auch gern, wenn es sein muss, aber ich habe nicht 10 Bücher mitgenommen. Also ich muss dann nie der Stelle selber noch nachfügen. Wobei man ein Unrecht nicht begehen sollte. Die Diagnosen von Hitler waren den Demokraten der Weimarer Republik längst geläufig. Hitler unterscheidet sich von denen nicht in der Diagnose, sondern in der Entschlossenheit, aus dieser Diagnose ein Rezept zu machen. Dieses ein Volk, eine Führung und jetzt geht's los, wie der SPDler heute so gern sagt. Dies unterscheidet ihn von den Schwächlingen der Weimarer Republik, von denen, die rückblickend als das zerstrittene Pack bekannt gemacht werden. Die Diagnose hat gelautet, was ist denn da los? Schaut euch an, das Volk verkommt darüber aus. Und dieser Witz des Verkommens ist sehr wichtig für die Konzentrationslager, obwohl wir noch nicht dort sind. In meinem Kampf erzähle ich Ihnen seitenweise davon, was für abgrundtief verletzte Leute er sowohl im Spitzengraben wie in seiner Zeit als Anstreicher, Arbeitsloser im Lazarett und so weiter angetroffen hat. Er äußert sich schon als Politiker und sagt, es war eigentlich ein verkommenes Gesinde. Das waren Leute, die haben nichts mehr in Sachen Brot und Arbeit gesehen, haben auch niemand gehabt, der ihnen versprochen hätte oder einen Wink hätte geben können, das wird bald wieder mal anders. Und sein größter Ärger war, die haben deswegen überhaupt nichts mehr aufs Vaterland gegeben. Die haben deswegen überhaupt nicht mehr an Moral geglaubt. An Religion, alles haben sie in den Dreck gezeigt. Das Volk war so gedemütigt. Das Elend war so eindeutig, war seine Diagnose in das Volk. Man merkt, hier spricht ein Liebhaber des Volkes. Dass ihn die Liebe zum Vaterland, das Zugehörigkeitsgefühl zur Nation gefehlt hat, ausgegangen ist. Von dem hat Hitler immer gemeint, das wäre was Natürliches. Das gehört sich einfach, zumindest was Notwendiges. Dass der Notwendigkeit und Natur verwechselt, sollte man ihm übrigens nicht vorwerfen, nachdem der Genosse Schäuble sein neues Buch veröffentlicht hat. Der tut es nämlich auch sehr klar. Also es war erstens eine Aufregung über die Verelendung der Massen in Deutschland, die Hitler getrieben hat. Zweitens eine ganz bestimmte Auffassung von der Verelendung. Der größte Schaden, den er ausgemacht hat an der Verelendung der Massen, war eigentlich nicht diese selbst, sondern dass diese Massen dann den Staat als treues Volk, als Leute, die zueinander und zu Deutschland stehen und gute Gründe dafür haben. Das wäre eben groß gewesen. Dass diese Gründe entfallen sind und sind unterlassen. Hitler ist noch weiter gegangen. Er hat gesagt, es ist überhaupt kein Wunder. Er hat Verständnis dafür geäußert, dass es so ist. Er war bei zweitem Schüler, behauptet er, wie viel Heuchelei dabei war, das kann man sich vorstellen, aber halt ein Politiker. Er war bei zweitem darüber und hat auf seine Weise Ursachenforschung betrieben. Übrigens, wie gesagt, ich nehme halt ihn als Subjekt, als den Staatschef der damaligen Tage. Allein war er auch nicht. Das haben viele Deutsche, und manche denken es heute noch so, damals schon so mitgedacht. Die Maßgeblichen waren sowieso schnell dabei. Also, dass da kein Missverständnis entsteht, der war nicht allein auf der Welt, sonst wäre es sowieso nicht gegangen. Weil sonst würde ich nämlich auch ganz allein was ganz anderes ansetzen. Er sagt, wer hat die dahin gebracht? Ursachenforschung als die aufgemachte Schuldfrage. Die Schuldfrage war für uns selber antwortet, das, was diesen Leuten angetan wird. Ich rede jetzt vom verelenden Proletarier. Den hat der Haufenweis, der hat ihn übrigens auch nicht so genannt, Haufenweis beobachtet. Die Schuldigen waren für ihn in der Führung. Es war klar, dass die Staatsmänner der Weimarer Republik Weicheier waren, nicht gekonnt haben, die Nation nicht ordentlich herangenommen haben, dass sie in falscher Weise auf die Wirtschaft vertraut haben, obwohl dies das gar nicht das leisten konnte, was der Staat von der Wirtschaft will. Wachstum, Reichtum, Größe, in Macht, nach außen umgegossenen Reichtum, mit dem man auch andere Nationen imponieren kann, mit dem man sich ihren Druck, ihren Diktaten von Versailles kommt, entziehen kann, einmal Nein sagen kann. All das ist nicht zustande gekommen. Hitler hat also quasi bei der Beschimpfung des Volkes als unnationales Gesindel eine Relativierung angesagt, hat gesagt, einerseits ziehen sie so, er hat so Sprüche getan, wie man fragt sich, ob die Leute überhaupt wert sind, unserem Volk anzugehören. Das war die eine Sache, die Verachtung. Und dann hat er die Beschuldigung, die Verachtung relativiert und hat so, halt, wer hat sie da reingetrieben? Und hat die Politik der Weimarer Regierungen aufs Korn genommen und hat gesagt, eine ordentliche Regierung bringt das in Ordnung. Die holt die Leute wieder in den Schoß der Nation zurück. Sie gibt ihnen Brot. Die Nation, der Souverän, die oberste Gewalt im Land, die schafft Arbeit. Die muss sich bloß nicht diesen typischen Gesetzen, die der Markt, der Kredit, der auswärtige Handel mit dem Handel, mit den Übelkeiten der Siegernationen des Ersten Weltkriegs und außerdem diesen beugen. Sondern es braucht eine Regierung, die damit Schluss macht. Also war er bei der Kritik an der Politik. Aber, von der Herkunft des Arguments her, immer im Namen des Volkes. Für den Mann, und nicht nur für den, aber für den, war von Anfang an klar, dass Volk und Staat dasselbe ist. Dass sie sich auseinander ableiten. Er wollte durchaus die Einheit zwischen Volk und Staat wiederherstellen und andere Führer vor ihm, das demokratische Pakt, das Gesindel, mit ihrem Opportunismus, mit ihren Wahlkämpfen und so weiter, das sauber ist. Die deutsche Wirtschaft, die deutsche Arbeit, das deutsche Brot, alles war da niedergelegt, also so geht es nicht weiter. Wer war es? Die Führer. Derselbe Gedanke wieder umgedreht. Ich erzähle es deswegen, naja, ist ja klar Kunst, alles kommt heute hervor, aber ich will es noch verschieben. Umgedreht hat er gesagt, dann muss aber auch eine Führung aufs Volk aufpassen. Da muss es geistig geführt werden. Es muss ein Führer, ein Leib, ein Führer, das sind dann die Parolen, die jeder in der Schule lernt. Es muss klar sein, was eine gute Führung ändert und was nicht. Als Marxist fühle ich mich einfach bemüßigt, das was nicht schnell zu erläutern. Wer sagt, der Proletarier hat ein Recht auf Arbeit, auf Brot, der nimmt nicht für ein Leben in Saus und Braus Stellung, sondern er nimmt Stellung für das Existenzminimum, weil dies Bedingung ist dafür, dass die Leute für die Nation wieder etwas übrig haben. Das ist ein Arbeitsdienst, Autobahnbau und so fort. Meifahrer zum Beispiel. Heute regelmäßig, sagen wir mal, fünfmal im Jahr, wenn es zum Erzählen kommen ist. Heute sagen wir gleich so viel. Aber später. Aber das hat er sich nicht verkneifen können zu sagen, beim Arbeitsdienst habe ich zum ersten Mal Butterbrot bekommen. Am Sonntag haben wir dort immer Butterbrot bekommen. Ja, weil vorher das große Elend war. Das ist der Vergleich, den der Hitler angestellt hat und entscheiden wollte. Also, um es klar zu machen, beim Arbeitsdienst, beim Autobahnbau, bei solchen Sachen, niemand zu einem Gold Cabrio gekommen, über frei ausgehandelte Löhne oder irgend sonst was. Und dann hat er sich eingeteilt und den billigen Fernseher genommen, damit er dann noch einen Heckspoiler kriegt. Das war nicht damals. Es war das Existenzminimum gesichert. Wenn mein Vater das gemacht hat, hat meine Mutter das unsägliche Glück gehabt, ein Pflichtjahr zu absolvieren. Das Pflichtjahr war, sie ist zum Nährstand gegangen und hat als junges Mädchen in der Bauerei mitgeholfen, gemolken, das Feld bestellt, wo so eine Frau alles kann, und können sehr viel. Wenn sie in die Zange können, war das nicht alles. Und das Recht, das sie sich dadurch erworben hat, dass sie in der Bauerei ja eben mit durchgefüttert worden ist. Geld hat es da nicht gegeben, frei verfügbar, fürs Leben verplanbare, in unserer, das hat es nicht gegeben. Obwohl, die Geldwirtschaft hat ihn davon nicht abgeschafft. So, was hat er denn jetzt geleistet? Ich komme jetzt so langsam in die Felder der praktischen Kritik. Der hat nicht abgeschafft, dass die einen den Beruf des Lohnarbeiters gewählt haben, die anderen Beamte, Erfinder, Politiker, Gauleiter oder so etwas waren, oder Industrielle. Mit denen hat er ja auch sich getroffen, angeregt, unterhalten. Da gibt es ganze Bänze seiner Tischgespräche mit der Elite der damaligen Nation. Und das sind ganz interessante Gespräche, die sind also ungefähr so wie heute. Wie wenn sich halt eine Gruppe mit dem Kohl trifft. Daran wollte er gar nichts ändern. Aber er wollte erstens jeden Stand, er hat auch noch Stand zu den Klassen gesagt, jeden Stand, die Möglichkeit seiner Selbsterhaltung per Einsatz der politischen Gewalt verschaffen und jeden Stand die Pflicht auferlegen, dass er den Beitrag fürs Allgemeinwohl, fürs Vaterland, für die deutsche Nation abliefert. In der Kurzfassung heißt es, an der Klassengesellschaft hat auch der nichts auszusetzen hat. Wenn er von Klassen gesprochen hat, war er meistens von politischen Klassen getönt. Das war seine Überlegung, das ist, wenn die Leute aufeinander los sind, wenn sie Streit anzetteln, wenn sie es nicht mehr miteinander aushalten und schwächen darüber, den einigen Willen des ganzen Landes. Da hat er uns auch politische Klasse spalten. Er hat also durchaus den Eindruck eines sehr kritischen Menschen gemacht. Die Verwandtschaft mit heutigen Sachen ist übrigens ganz einfach. Es ist ein Sammelsurium von moralischen Einwänden, von Gerechtigkeitsdenken, die bis heute an jedem Stand die Sternation übelst sind. Also wer zum Beispiel nach der Schneider-Affäre von der Bild-Zeitung einigermaßen breit getreten, in ein normales Wirtshaus sich getraut hat, der hat das Finanzkapital sein Feld nicht gekriegt. Kein richtiger Satz über was ist ein Wechsel, was ist ein Zins, was ist eine Aktie, was sonst. Ja, das brauchen die Leute für die moralische Be- und Verurteilung des Zeugs gar nicht. Die haben das gesagt, so, da haben sie und den ziehen sie das Geld aus der Tasche und betrügen sie noch. Wo führt das hin? Ja, ich glaube, die freut sich von mir, die Kleine. Das ist wirklich Katrun, sag sie heute mal. Das ist auch kein Wunder. Das Letzte. Man kann es den Wunder fallen. Warum sagen die den Spruch, Kinder sind eine Gabe Gottes, bloß manchmal kann sie an die Wand kommen. Wo war ich jetzt? Ich habe den Zuhörer eigenen Leib erfahren, ich mache euch doch nichts vor. Ich bin ja an die Wand gehauen. Göttlich ausgedrückt sind meine bisherigen Übergänge. Wie hat sich die damalige Staatsführung das Elend und die Drangsale und den Erfolgsweg der Nation zurecht programmiert? Welches Konzept haben wir entwickelt? Gehöriger Ausdruck dafür, dieser Mann hat gemeint, es stimme im Verhältnis von Politik und Ökonomie einiges nicht, was man daran sieht und so weiter. Und was da nicht stimmt, stimmt insoweit nicht, als es die Nation nicht vorwärts bringt. Darüber jetzt, über die Kritik Politik von Schaub, über was er mit dem Kollegen noch alles angestellt hat, wäre noch viel zu sagen. Ich habe die Argumente natürlich zum Zweck zusammengetragen, so jetzt zugespitzt, damit ich sagen kann, und was folgt eigentlich daraus? Er hat ein affirmatives Verhältnis zur Klassengesellschaft, zu den Knechten, zu den Herren, aber er fordert von jedem, dass den Beitrag zur Nation, den er meint, als Führer einfordern soll. Er hat ein kritisches Verhältnis zu den Leistungen dieser Klasse. Sie geben die Erträge nicht ab, sie stellen nicht zur Verfügung. Keiner bringt in seinem Stand das, worauf die Nation ein Recht hat. Übrigens, ich meine nicht mal, dass Hitler, eher schon in meiner Darstellung, dass Hitler das so, wie sagt man das, so unhöflich, so lieblos dargeboten hat, wie ich das tue. Das ist natürlich meine Absicht, um die Sache zu würdigen. Aber er hat sich bald immer als Parteigänger der guten Arbeitgeber, der guten Arbeiter, der guten Bauern, der guten Knechte, bei dem war immer alle hat es gegeben. Die ganze Klassengesellschaft in ihrer ganzen Hierarchie hat es gegeben. Aber an jeder Ecke, auf jeder Stufe der gesellschaftlichen Hierarchie, hat er unterschieden zwischen Gut und Böse. Müsste auch manchmal an heute erinnern. Nicht ändern, aber nur noch Gute, das schon ändern. Ich kenne keine Klassen. Das ist sein Spruch, aus modern passt, vor dem Gesetz sind alle gleich. Das bürgerliche Gesetzbuch, das Grundgesetz. Nicht, dass nicht die Nation bei ihrem Regieren die praktische Indienstnahme der Klassen vollzieht. Nicht, dass das nicht geschieht, ist die Aussage. Sondern, dass vor dem Gesetz diese Indienstnahme sich abwickeln lässt als jetzt ist gleiches Recht für alle. Die Dicken haben dasselbe Recht wie die Dünnen. Ja, da ist klar, dass die Dicken dicker werden und die Dünnen dünner. Aber das macht nichts. Gleichheit, das war Hitlers Grundsatz. Jeder Marschallstaat in Tolista war dieselbe Übersetzung auf die militärische Karriere. Jeder kann in meiner Reichswehr und so weiter. Die Krise im eigenen Land, das Ausland, das die Nation drangsaliert hat, die die Wirtschaft gar nicht zum Blühen hat kommen lassen, das waren die letzten Gründe. Die Bewährung in der Staatenwelt von Deutschland muss wieder her. Man muss alles korrigieren. Wir brauchen dazu, dass wir gegen das Ausland antreten können, eine Zurichtung der Nation im Innern. Eine Mobilisierung aller Quellen, über die diese Nation verfügt. Das sind Arbeit, das sind auch Erfinder, das war immer so ein Losung bei ihnen. Das sind auch tüchtige Verwandte, das sind auch tüchtige Unternehmer. Da hat er viel davon getan, mit denen hat er sich ja immer getroffen. Aber die Mobilisierung der Quellen, aus denen die Macht der Nation entspringt, die muss her. Auch nach jeder kleine Anfang an Standortpolitik. Das muss sein, gesagt, getan, und ein komplettes Programm der Auslese war fertig. Wer danach trachtet, in jedem Stand die Goden, Grüppchen, Düppchen und so weiter zu machen, oben und unten, der besichtigt seine Klassengesellschaft nicht mehr als eine, die ihre Auslese, ein moderner VWLer würde es sagen, über die Gesetze des Marktes, des Wettbewerbs herrscht, sondern der nimmt die Auslese als Staatsmann in die Hand. Er gibt neue Losungen aus, er gibt Kriterien aus, was ist gut und was ist schlecht. Also, in der oberen Etage, beim Kapital, war auch damals so üblich sozusagen, hat er zwischen produktiven Kapitalisten unterschieden, also zwischen Leuten, die eine Firma hatten. Leute beschäftigt haben, das war dann der Arbeitsstand, und die haben dann ihr Brot verdient und so weiter. Und die haben dem deutschen Staat Gummi oder Chemie oder irgendwas ins Ausland verkäuft, abgeliefert. Dann hat er andere gefunden. Und die haben sich nur mit Wertpapieren gehandelt. Nur Geld verschoben und so weiter. Bei den unteren hat er Leute gefunden. Arm, aber ehrlich geblieben. Immer redlich ihr Tagwerk versuchen, auch wenn es nicht geklappt hat. Hochanständige Leute, halb verhungert, konnten die Kinder kaum noch ernähren, aber immer brav geblieben. Andere, extrem böse, aus der Armut, aus der Not, nicht den Schluss der Tugend gezogen, wie es sich noch Lehrbuch und Bibel gehört, sondern einen anderen Schluss. Zu den Kommunisten überlaufen. Nicht, muss jeder mal nachlesen, dass der Hitler etwas gegen Gewerkschaften gehabt hätte. Gewerkschaften, hat er gemeint, erfüllen eine nationale Aufgabe, wenn sie die Arbeiter befähigen, und solche hat er ja dann auch gemacht, solche Gewerkschaften, wenn sie die Arbeiter befähigen, um ihr Brot zu kämpfen, wenn es ihnen den verweigert wird. Wenn sie aber Gewerkschaften auf etwas anders schmeißen und zerstören den ganzen nationalen Krempel, selbst die schöne nationale Wirtschaft, wie sie geht und steht, dann versündigen sie sich, dann sind sie des Teufels, nämlich beim Bolschewismus gelandet und verfasst. Könnte man sagen, naja, jetzt ist die Geschichte eigentlich fertig, Und es ist, hat sau viele Parallelen, dieses Staatsprogramm, diese Diagnose mit der ganzen Geschichte der Bundesrepublik. Auch mit der Geschichte der USA. Durchaus. Also wer sich noch nicht auskennt, wird sofort einiges finden. So. Das war nicht der letzte Schluss. Jetzt kommt das, was nur noch in einer Weise notwendig ist. Alles andere, was ich bisher erzählt habe, hat sowas wie eine innere Logik. Ein Staatsmann betrachtet die Tauglichkeit der eigenen Klassengesellschaft für die Belange der Macht im Verhältnis zum Rest der Welt. Zu anderen Staaten Welt. Es ist gang und gäbe, heu, die Formen reichen und so weiter. Es ist die moralistische Konkurrenz, Anstrengungen unternehmen wollen und den Blick auf die Tauglichkeit der Nation richten. Was taugt sich dafür? Der letzte Schluss kommt einem etwas in der Uni, würde man sagen, fakultativ vor. Ja, wie gibt es denn das? Dass sich so viele Deutsche, statt sich ehrlich auf ihren eigentlichen Auftrag in der Nation zu besinnen, auf die ganz verkehrte Seite schlagen. Also sie lassen sich vom Geldkapital, vom Finanzwesen antideutsch misstrauen. Beim Arbeiter. Man kämpft nicht um sein Brot. Das muss der Arbeiter, hat er gesagt. Wenn es ihm verwehrt ist, muss er das. Das ist sogar eine nationale Sache, sonst geht er ja baden. Sondern man lässt sich verführt und kämpft gegen den Staat gleich noch mit. Geht zu den Kommunisten. Man bleibt nicht bei dem gerechten Lohn für ein gerechtes Tagewerk stehen. War das doch schon mal. An jeder Stelle der Gesellschaft scheiden sich Gut und Böse innerhalb der Stände. Es gibt deutsches und undeutsches Wesen. Bei der Sicherung des eigenen Fortkommens, bei der Erduldung der miserablen Lage der Nation. Überall entdecke ich beides. Dann hat er noch eine Prüfung unternommen und die ist so gegangen. Ich muss mal sehen, ob die Schlechten wirklich auf ewig schlecht sind oder ob man die zurückgewinnen kann. Aber für den Fall, dass es rauskommt, die sind gar nicht geeignet dafür, was die Nation von ihnen braucht und verlangt. Die sind gar nicht würdig, das ist die psychologische Umkehrung derselben der Brauchbarkeit. Die sind gar nicht würdig in dieser Nation. Mitzumachen, von ihr zu profitieren, in ihre Schulen zu gehen und bei ihr mitzuarbeiten. Ja, dann muss ich sie aussortieren. Das erste Kriterium des Aussortierens war also Staatsfeindlichkeit. Das ist nicht das Schlimmste, das ist nicht das Ding, damit hier keiner moralisch stimmt, wenn ich schon nicht tue. Das ist heute kein moralischer Vortrag, den gibt es sonst nicht mehr. Das erste Kriterium war Staatsfeindlichkeit. Deswegen sind Gewerkschafter, sind Kommunisten und so weiter in den KZs gelandet. Das zweite Kriterium berührt die Urteilsfindung dieser Nation damals oder des Hitlers oder des Himmlers. Mir ist wurscht, welches Subjekt der Mannschaft, die damals Deutschland in den Krieg genommen hat. Das ist der Schluss, der auch jedem geläufig sein kann. Eine tut etwas, das passt mir nicht, jetzt sage ich nicht, so ein Scheiß, was du da machst, sondern ich sage, du bist halt so. Ein in der bürgerlichen Gesellschaft total üblicher, jetzt mal Schluss. Nicht die Kritik der Tat, des Fehlers, oder wenn es denn kein Fehler ist, das, was mir zuwider ist, was meinen Interessen widerspricht, dann sage ich halt, du bist mein Feind, dir kommt es nämlich auf das Gegenteil von meinem Nutzen an. Dann mache ich halt die Kampfansage, dann muss ich halt sehen, wie ich das Zeug gewinne, schreibe. Gibt es ja auch. Sondern, wie gesagt, ist ja vollkommen klar, der ist ja so. Das ist der eigentliche, ich nenne es mal, logische Springpunkt zum Rassismus. Es wird draußen eine Bar überfallen. Es waren zwei Italiener oder zwei Türken. Schluss, die sind ja so. Nicht die Tat wird gewürdigt, nur die wir halt im Widerspruch zu den bundesdeutschen Gesetzen. Ist ja eh schon schlimm genug, denkt man. Nein, der Aufländer wird einem ganz anderen Urteil untersuchen. Das Urteil ist zum Beispiel heutzutage ähnlich als organisierte Kriminalität. Deswegen wollen sie alle Gesetze in der Richtung verändern. Also was hat Hitler da gemacht? Als letzten Schritt. Staatsfeinde war klar. Staatsfeinde betrifft, es gibt in allen Ständen einen Willen, der gegen den Dienst, den ich von dem Stand verlange, sich richtet. Es ist der feindselige Wille. Solche Leute gehören aus dem Verkehr gezogen. Übrigens etwas, was alle Nationen pflegen. Grad unterschiedlich nach Konjunkturen. Sowohl der internationalen Konkurrenz wie des inneren Notbetriebs. Das zweite war der Schluss vom Willen auf die Fähigkeit, auf die Verfassung, auf die Natur des Subjekts, das sich da gegen die Nation vergeht. Der klassische Übergang vom Staatsaufsichtsmann zum vernichtenden Urteil über, es ist ja nicht so, dass der nicht will, sondern der kann gar nicht anders, weil er ein solcher ist. Der Zufall hat diesen Idioten natürlich ein wunderbar in die Hand geschrieben. Der Schluss ist keiner. Also ich habe es vorhin mit der Betonung geredet. Der Schluss steht in fünf Anführungszeichen. Er sagt, es sind die Leute, die gehören gar nicht zur Nation. Und zwar, weil bei denen der Wille nie und nimmer zustande kommt. Was hat er in der Finanzwelt entdeckt? Also in jenem unproduktiven Kapital, das sogar dem wirklich produktiven Kapital die Dienstleistung an der Nation, Arbeitsplätze schaffen, die Leute und Beschäftigten in den Lohn geben und was es verwehrt hat. Na, er muss halt sehen, dass die Bank immer Goldstücker oder so ähnlich heißen. Ich habe gerade Schluss fertig. Ja, es waren tatsächlich Juden in der Geschäftswelt der Nation, auch des internationalen Geschäfts vorhanden. Aber das ist nicht der Grund für das, was dahinter gemacht war. Der Grund ist was anderes. Der Schluss auf die Natur, auf die unzulängliche, auf die ewig nicht für die Nation bereitstehende Menschennatur. Das ist der rassistische Schluss in 30 Gänsefüßchen. Genauso bei der Arbeiterbewegung. Hat sich die Arbeiterbewegung um die Löhne, um das Brot der Leute verdient gemacht? Nein, sie hat sich misstrauen lassen. Und wer waren die Führer der Arbeiterbewegung von Marx bis? Alle mit den Nasen dran und so weiter. Wie gesagt, verwechselt, dass Ihnen irgendwas Falsches kolportiert, was ich hier erzählt habe. Die Plausibilität hat er seines Schlusses auf seines Rassismus hat der Mann leicht herbekommen. Es ist ja an ihr schwierig, wenn die Juden sich in den Poren sämtlicher Gesellschaften umtreiben, als Proleten, als Gewerkschaftsmitglieder, dann aber auch, es gibt natürlich reiche Juden mit Gold und Bankhäusern, wenn sie überall sind, dann ist ja kein Wunder, die aufzustöbern. Die gibt es natürlich tatsächlich überall. Diese Plausibilität war nicht schwer zu haben. Schwerer war schon zu haben, aber es ist dann ziemlich glatt gegangen, das ganze Volk davon zu überzeugen, ja, wisst ihr nicht, dass es Schädlinge gibt, die den Aufstieg der Nation dauernd hintertreiben. Dass es hier welche gibt, die gehören gar nicht zu uns. Die Dialektik des Wortes unbrauchbar ist vom Faschismus in einer Art ausgeschlachtet worden, wie ich sie inzwischen nur noch von den modernen Christen kenne. Es geht nämlich so, ich könnte mal die Test darstellen. Wenn ich denen sage, du bist unbrauchbar, ist es wirklich ein Adjektiv, das ich ausspreche, das ihm als Eigenschaft anhaftet? Oder drücke ich nur aus das Verhältnis meines Willens, meines Anspruchs, meiner Anforderung an ihn und lege ihm das zur Last? Denkt an die Arbeitslosen. Also jetzt erst einmal die waren Hitler, dann an die heutigen. Kommt noch. Was sage ich? Was verurteilt wird Trump? Wir müssen abspecken, sagt der Manager, wenn er ein guter Manager sein will. Und dann, es waren Leute recht rationalisiert. Die Leute, die dann in der Zeitung sind, tja, warum sind sie eigentlich nicht brauchbar? Ist es ihre Eigenschaft? Oder ist es das Verhältnis ihrer Fertigkeiten, ihrer Leistung, vielleicht auch ihrer Leistungsbereitschaft zum Zweck, mit dem sie konfrontiert werden? Also in dem einfachen Urteil, jemand ist unbrauchbar, lauert der Übergang zu rassistischen Schlüssen. Er behauptet nämlich, einen Umgang mit den Leuten, die jemand hat, der Kompetenz hat, der eine Staatsmacht hat, mit jemandem, den er als feindlich, eben als unbrauchbar, als nicht hilfreich, vielleicht auch moralisch verwerflich ansieht, den Umgang übersetzt er in, das ist eine Eigenschaft von dir. Du bist so. Und der Beweis dieses Urteils wird allemal durch die Praxis geliefert. Wer ausgestellt ist, wer rausfliegt auf dem Betrieb, dann sieht man es doch, der ist unbrauchbar. Dann kommt die ganze Maschine und so weiter, er soll sich umschulen. Es ist nur eine wahrgemachte Ideologie, dass dann der Mann oder die Frau, die rennen dann in die ABM-Maßnahmen. Die wahrgemachte Ideologie, sie hätten einen Defekt und deswegen sind sie rausrationalisiert. In den Betriebsversammlungen der oberen Etage liest sich ganz anders. Da sind Statistiken und da geht es über Lohnkosten, da sagen sie 30% sind abbaubar aus. Da kommen Rationalisierungsfirmen, die vom einzelnen Gewerbe, ob da Schuhe, Autos oder sonst was gebaut wird, vollkommen los. Das sind Rationalisierungsfirmen, die kommen vorbei, rechnen am Reißbrett und mit Rechenschiebern oder heute mit Computern alles aus und sagen, hier sind 30% zu ersparen, dann rentiert sich hier wieder. Die gucken keine einzigen Arbeiter nach seinen Fertigkeiten an. Auf die kommen sie ja bei der modernen Maschinerie ohnehin übermäßig an. Aber ohne so einen Blick zu machen. Aber hinterher bestätigt die Praxis des Urteils. Des Urteils. Hitler dasselbe auch politisch. Es gibt Leute im Land, die passen deswegen nicht zusammen, weil sie ganz anders und ganz anderes sind. Sie sind die Parasiten, die in allen Ständen feindselige Unternehmungen Staaten ablehnen, feindselig immer gegen den Dienst, den die Nation sich aus dem Gewerbe, aus dem Staat verspricht. Damit war er fertig und hat gesagt, die Juden. Es war quasi für ihn der Jude ein politisches Subjekt ohne Staat dahinter. Aber vorhanden. Ein politischer Feind, Erfolg im Volk, Disziplinar Staat im Staat. Das große Hindernis für den Wiederaufstieg der Nation. Der Grund für den Verfall desselben. Geschichtsbücher hat er dann studiert und Designen. Überall ist er auf Beweise gestoßen. Und es ist bei diesem Schluss auch kein Wunder, dass wir dann auf Beweise stoßen. Na gut. Kommt ein zweites hinzu. Das ist eine unglaubliche Leistung, obwohl sie sehr gern kopiert wird. Dem eigenen Volk, dem Geschundenen, ist unter so ganz normalen kapitalistischen Umtrieben wie Erwerbslosigkeit leidet. Das Kompliment, ich komme jetzt von der Logik ein bisschen zur Psychologik des ganzen Verfahrens, das auch wieder heute beliebt ist. Dem Volk das Kompliment zu machen, es selber wäre garantiert nicht schuld an seinem Leid, an seinem Elend. Ihm zu sagen, deine Führung anerkennt deine Armut, deine Ehre sowieso, und deine Leistung, deine Opfer. Opfer anerkennen. Es ist so eine feine Übung. Wer so nach einer Rum hat nichts vom Leben, strampelt sich ab, bleibt ehrlich wie der Deutsche, und dann kommt der Kanzler und sagt, Respekt, arm, aber ehrlich geblieben. Diese Burg hat die Sache mit den Juden bei den Nationalisten, die Deutsche damals waren, offenbar aufs Beste befriedigt. Jemand zu sagen, deine Führung hält dich in Ehren, die befreit dich sogar von Parasiten, von Schmarotzern, sie gibt dir sogar den Auftrag, die zu denunzieren. Sag mir überall, wo du deinen Juden triffst, der Geld verdient, während du arbeitslos bist. Sag mir und du wirst erfahren, deine Führung in Form des Gauleiters und der SS und so weiter, sie kümmern sich drum. Das scheint für manche Menschen, und zwar in Millionenzahl, meine ich da, ein Balsam gewesen zu sein. Das waren viele Deutsche. Das war für die plausibel. Ja, stimmt ja. Das ist doch klar. Ich bin doch nicht deswegen arbeitslos, weil, sondern ist doch klar, weil die hier ihr Zeug machen. Das sind doch die Juden. Reichskristalle. Nächster Übergang. Ja, um die Nation richtig zu stärken. Den Willen und die Fähigkeit zu einem Auslesenprogramm ausgestalten. Also die Überprüfung des Willens im Land, in allen Ständen, und die Überprüfung der Fähigkeit, die inzwischen zur Natur verwandelt worden ist, die sind so, zu einem Auslöseprogramm machen. Achtung Leute, man kann schon sagen, es ist nicht schlimm, meine ich, wenn man sagt, naja, doch, Wahnsinn und so weiter. Aber ich habe nicht aus purer Lust vorgesagt, wie die Diagnose über die Nation, über die Stände, über die Leistungen und so weiter gewesen ist. Nur wenn die ersten Diagnosen so ausfallen, dann ist dieser Wahnsinn überhaupt drin. Nur einem Nationalisten wird der Jud verdächtig und zum Sündenbock. Der Maßstab macht das Urteil. Ich bin jetzt hier, damit ich nicht so lange rede, ich war ja voll schön beschnitten. Ich mache das jetzt schnell, dass ich studieren werde. Es ist Teil des Staates und Grundgesetz, ja? In der Schule auch gelehrt. Es geht immer, darf man den Leuten wegen ihrer Rasse, wegen ihrer Religion verfolgen. Ich hoffe, da gewesen zu haben, deswegen werden sie doch gar nicht verfolgen. Sie werden doch deswegen verfolgt, weil sie es an einem Dienst fehlen lassen. den die Obrigkeit an ihnen vermisst. Der Maßstabprinz. Vielleicht für die höheren Geister, die sich in den Regionen von Konkret und sowas rumstammen. Ein Zusatz zum Punkt 2. Ich tue es heute nicht, aber ich deute es an. Ich kann die jüdische, die muslimische, die christliche Religion sehr genau kritisieren. Und kein gutes Haar an ihr lassen. Ich kann also auch einen, der diesen Glauben anhängt, einen großen Streit anschlagen. Deswegen bin ich im Falle der jüdischen Religion und der Kritik, die ich sagen würde, noch lange kein Antisemit. Denn eine Kritik an diesen verschiedenen Religionen ist ja wohl was anderes, wie ich bin Führer einer Nation oder stelle mich ideell auf den Standpunkt des Bedarfs einer Nation an willigen und so tickenden Untertanen, wo welchem Stand sie angehören. Und deswegen sage ich, du vernachlässigst wegen deines Glaubens deinen Dienst an meiner nationalen Sache. Kritik meine ich schon was anderes. Ich gucke mir die Religion an. Und meine Kritik würde allemal so ausfallen, dass er sich mit seinem Glauben selber keinen übermäßigen Dienst erweist. Damit klar das Ergebnis ist. Hier die drei Religionen drin nehmen, das kommt mal später wieder. Also nicht wegen ihrer Rasse, sondern sie kriegen ihre Rasse und ihre Religion vorgeworfen, weil sie nicht so funktionieren, wie es der Staatsmann von ihnen in Form von Brauchbarkeit erwartet. Diese einfache Psychologik des Ganzen ist jetzt zu Ehren gekommen in einer Weise, das will ich hier wenigstens sagen, da gibt es dann einen Streit drüber, die mich erschüttert, weil sie intellektuell unter aller Sau ist. Und das heißt, die Rasse ist also fast in Anlehnung an mein Argument, aber das ist keine Anlehnung. Oder in anderer Fassung des Arguments. Die Rassen gibt es also gar nicht. Wer von Rassen redet, der macht schon das. Ja, was ich zugeben würde und was ich mit meine ist, ja, es haben nur solche Typen, die sie verfolgen, ausschließen, aussortieren wollen. Auslese halt im Sinn von Zugang zu Lebensperspektiven, Arbeit, Chancen, Ernährung meistens bekommen. Die so viel davon reden, ja, die haben allemal den Grund. Aber dass ich den Unterschied zwischen einem Neger Schlitzaff und mir als Affen nicht mehr sehe, das lasse ich mir deswegen ja einreden. Es gibt ja inzwischen von Leuten, die links sein wollen, Versuche nachzuweisen, dass wenn er die Gene nimmt, also diese kleinen Dinger, den Zellaufbau, dass dann überhaupt kein Unterschied mehr ist. Na, mir ist recht, ich habe eh nie dran geglaubt. Aber ich meine, es ist ja unbrauchbares Mittel, um diesen Burschen, die sowas machen, an den Kahn zu fahren. Also quasi Rassisten. Ihre Logik, ja, als etwas entweder Bewiesenes oder Nicht-Bewiesenes zugute zu halten, um es dann zu verwerfen. Wenn man weiß, wie Rassismus funktioniert, der kurze Abriss war halt jetzt mein Versuch heute, wenn man weiß, wie der geht, kommt man noch nie auf die Idee, es wäre irgendwann im Leben eine biologisch, medizinisch, naturwissenschaftlich untermauerte Lehre gewesen, die jetzt widerlegt wird. Was hat es denn damit zu tun? Also soll man das mit der Genforschung lassen. Es ist ja fast reinfallen auf die Frage, sind die so oder sind sie nicht so? Und dann mit der Genforschung triumphieren und sagen, sind ja gar nicht so, sind ja gar nicht so. Das ist doch nicht der Witz vom politischen Rassismus. Sogar die Idee, also kann ich noch sagen, war einigermaßen durchgerastet. Ich habe mich einmal über den Zinsfuß mit einem Näher gestritten, wochenlang. Aber er mit mir auch. Nächste. Auch noch für die schönen Geister was. Adorno hat immer gesagt, der Ausschuss kann man nicht mehr hin, da muss man aber dichten, dann philosophieren und so weiter. Was soll er gemacht sein, denn da? Das war der typische, vom Anfang her von meiner Einleitung, wenn ihr euch noch erinnert, der typische Übergang vom Schlechten zum Guten gewesen. Zuerst, Betroffenheit signalisiert. Ach Gott, bin ich betroffen. Die haben schon 10 Millionen Juden in die Ecke gebracht. Ich bin betroffen, sowas, ach Gott, man kann ja nichts mehr so umfallen, wie wenn es das Normalste wäre, dass man Gedichte schreibt und falsche Philosophien immer mit weit hinten nachstellenden Reflexivpronomen aufzubauen. Hat auch die Welt noch denn noch verlangt? Dann sich nach Gewissen draus gemacht, man kann nicht mehr diesen Spruch in die Welt, der ist dann tausendmal zitiert worden, der Mensch hat immer weiter philosophiert. Also das kann man schon mal gleich. Und dann ist einer aus der Studentenbewegung gekommen, ich glaube, das war der Frank Wolf, der spielt jetzt öfters in so höhere Unterhaltung im Fernsehen. Der war eigentlich von seiner zarten Jugend her ein gelernter Cellist und der hat natürlich gesagt, nach Auschwitz kann man nicht mehr Cello spielen. Jetzt spielt er halt 1994, Schreimer, was spielt er im Fernsehen? Cello. Und so geht es dahin. Das ist die eine Sache, die ich meine. Es gibt ein fingierter Moralität. Es gibt ein fingierter Betroffenheit, die von Anfang an unglaubwürdig ist, wie sie im Buch steht. Da präsentieren sich Individualitäten, die reden über das Thema Judenbehandlung durchs Dritte Reich. Die große Geschichte, was hat der deutsche Staat von damals da angestellt? Und da haben sie nichts anderes zu tun, wie ihre Sensibilität zur Schau zu stellen. Ach Gott, wir sollen sich mal klar machen, wie es zu sowas kommt. Die erste Hälfte von meinem Referat war da mal Hinweise darauf. Und behaupten, ihre mehr oder minder esoterischen Verrichtungen wären jetzt gar nicht mehr zu ertragen. Nein, das war nicht gegen. Ich meine aber jetzt doch, man kann doch ein bisschen anders. Ich versuche jetzt zum Schluss zu kommen, aber ich habe noch 10 Minuten. Unterdessen werden die Fellows spielen und philosophieren können, passiert doch was ganz anderes. Es etabliert sich eine Nation in Rechtsnachfolge des Dritten Reiches. Behauptet, sie unterscheidet sich heftigst, und zwar durch Demokratie, von der alten Nation. Sie behauptet heftigst, sie unterscheidet sich auch von der neuen Nachbarschaft namens DDR, löst unter anderem unter heftigem Beifall in sämtlichen Bundestagen am 17. Juni das größte Elend, das über uns alle gekommen sei, durch Hitler, einfach nicht mehr in Leute massenhaft umgebracht, 50 Millionen im Krieg und noch 6 oder 7 Millionen, wie es die Zahl ist, von Juden in die KZs und sonst wie. Sondern in die Nation gespalten. Die deutsche Einheit, das war die größte Sinn. Passiert von den 50er Jahren ab, Ende der 50er Jahre, wo ich so langsam das Lesen anfange, weil dann auf die Hörer der Schule geschickt worden ist. Immer war das das große Elend am 17. Juni. Da war gar nicht der Holocaust-Thema. Das war ja immer nur bei runden Zahlen. Die Opfer des weltüberspannenden Kriegs, den der angezettelt hat. Oh, die eigenen, na, die eigenen, die haben ihren Krieg zum Föderalen verraten gehabt. Die haben ihr Kriegerdenkmal am dritten Sonntag gesehen. Ich hatte einen Kameraden, da war diese Platte fällig. Sondern die eigenen Opfer. Dann war die Kriegsgräberfürsorge. Es waren auch die eigenen Opfer, die auswärts ein Kreuz gebraucht haben. Jahrelang. Um es politisch machen, war außer bei runden Jahreszahlen, eine davon war viel weniger redet, dann war das größte Leid, das Hitler über die Welt gebracht hat, die Spaltung der Nation. Es war schon wieder derselbe Maßstab im Kurs. Der ist nie abgeschafft worden. Wiedervereinigung war recht. Für Wiedervereinigung muss man ein Bündnis eingehen, muss man sich Macht überschaffen. Gegen die Sieger des Weltkriegs muss man Dollar verdienen. Man muss eine Weltexportnation werden. Wer steht dafür gerade? Ja, die heimische Mannschaft. Alles, was im Welthandel ist, wird hergestellt. Alles andere nicht. Durch dahinter. Alles werden die, also philosophiert und so weiter. Und immer man kann nicht. Also ich will jetzt darüber reden, was man noch alles kann. Frontstaat waren wir. Auch Raketensachen haben wir sich eingelassen. Für einen großen Showdown mit den Russen, weil er selber nicht daran geglaubt hat, dass der Russe freiwillig aufgibt. Ein einmaliges Drum in der Weltgeschichte. Ein Weltreich lässt sich nicht besiegen, sondern vermöbelt sei ganz am Macht. Das möchte ich mal bei Deutschland und Amerika sehen, dass das passiert. Da gibt es eher einen ganz anderen Weltkrieg. Interessen werden auf einmal definiert. Was hat Deutschland für Interessen? Weltweit. Kurzwege. Das fordert weltweite Rechte. Einklagen. In der UNO, in der EG und so weiter. Man macht neue Bündnisse. Man denkt strategisch. Man denkt strategisch heute zum Beispiel, wie beide die NATO in den Ostblock rein. Wo können wir investieren? Was können wir kontrollieren? Eine EU muss her, damit. Auf Ami ist ja jetzt kein Verlass mehr, der hat uns ja auch losgeschützt, atomar mit seinem blöden Schirm wegen Russen. Jetzt selber Weltmacht dann. Alles wieder, wie es sich gehört. Die Wiedervereinigung. Von allen üblichen Weltmächten widerwillig, aber dann doch aus ihrer Berechnung zugestandene Annexion. Hat von einer Sekunde zur anderen zum Schlagwort geführt, die deutsche Verantwortung ist gestiegen. Bei Hitler hat es noch eher gesagt, Deutschland wird entweder Weltmacht oder gar nichts sein. Bei Kohl hast es jetzt heute die Frage, ob Europa fertig gemacht wird, also ganz geeinigt wird und hergestellt wird und sei es halt bloß nicht am Kern, ist eine Frage von Krieg und Frieden. Ich weiß nicht, was ihr Studenten oder die älteren Leute sich dabei denken. 20 Jahre lang der Nation erzählt Europa, das ist der größte Binnenmarkt und da wird aber ein Saus und Braus genossen und verkauft und wir nehmen einen griechischen Sekt, die Griechen nehmen das für unsere Schraubenschlüssel oder unsere Kugeljau oder ich weiß nicht was. Und da haben wir das von der wirtschaftlichen Seite richtig das gemacht, was Hitler sagt, wirtschaftliche Macht in äußere Macht, militärische Umgießen. Alles wieder dieselbe Logik, die, naja, am Schluss halt diesen rassistischen Schluss auch auflesen geblieben. Gibt es denn schon zum Bedenken eine Parallele? Achtung, will ich nicht gesagt haben. Aber es gibt ein Brauchbarkeitsargument. Und das wird reichlich praktiziert und das ist die wohlbekannte deutsche Ausländerfrage. Nein, die Ausländerfrage, vergleichen nur ist in der Logik. ist KZ? Die KZs waren damals die Endlösung, die Vernichtung der Leute. Die Auseinanderfrage funktioniert etwas anders. Der Welthandel mit seinen frühen Einrichtungen, mit seinem Währungsvergleich, mit seiner Übertragung von Reichtum von den einen Nationen in die Zentren und so weiter, wie das funktioniert, könnt ihr jetzt wirklich hier von mir verlangen. Ich habe übrigens im nächsten Gegenstand von Pixar Artikel drüber. Nicht einfach, aber es gibt ihn. Also es geht um Währungsvergleich, Wechselkurs, Übertragung des Reichtums von einer Nation in die andere. Warum gibt es da erste, dritte, zweite, dritte, vierte, fünfte Welt inzwischen? Arme Nationen, wie funktioniert der Welthandel? Das muss ich für diese Geisterführer so als die Geisterfähigst im Ungerecht erklärt haben. Es wird auch nur anders zu erklären unternommen. Diese Welthandel hat natürlich gesorgt, dass, naja, die Hälfte nicht halt halt am Hunger nicht. Oder verrät ihnen nicht. Insofern ist die Frage, wer mehr auf dem Kernholzfotz, der Honecker mit seinem Mauerschießbefehl oder der Genscher und seine Außenminister vorher schon längst entschieden. Das ist nicht das Problem. Nur kommt jetzt noch was Zweites hinzu. Die Auflösung des Ostblocks erübrigt für die Welthandelsnationen, für die richtigen in der Nacht der deutschen Bevölkerung ist klar gemacht worden, dass das ja ganz nützliche Tierart ist. Das haben sie mit Ach und Krach geschluckt. Jetzt auch einmal, was doch jeder Deutsche, dass das ein überflüssiger Pardon ist. Wer sagt es Ihnen denn täglich? Zu viele. Wer ist denn zu viel? Das hat nie einer. Ich will jetzt anknüpfen an das Logik des Antisemitismus. Es gibt schon sowas wieder. Die Logik gibt es nach wie vor, die ist in Kraft. Die trifft aber jetzt auf andere Opfer. Wir können ja mal sagen, so, da sind in einem Karton, oder wie heißt das, in einem Kanister, was ist denn das? In einem Container, am Rand von München, sind 8 Neger aus Somaliland, im Container daneben sind ein paar Flüchtlinge aus Jugoslawien, dann sind andere und so weiter. So, jetzt machen wir einen ideellen Container auf Stäbchen drauf. Franz Beckenbauer und so weiter. Woher weiß denn der bürgerliche Verstand so genau, dass die in den ersten 3 Containern die sind, die zu viel sind? Er hat nur ein Argument. Siehst doch, die haben doch nichts. Die treffen doch. Also sind die in die anderen Container genau die. Also es gibt schon wieder das. Auch in der anderen Form, dass der Bürgerverstand sich seit Zugehörigkeit zur Nation sich als die Anerkennung anrechnet, der er habhaft werden muss, dass er bei allem, wo ihm sonst zugemutet wird, auch von seiner Regierung, den Unterschied gewahrt werden wird, ich und die anderen. Es gibt Aktivisten an der Szene und die sind gut drauf, die bringen eigenhändig Leute um. Achtung, die Reihenfolge habe ich bewusst gewählt. Das soll der Endpunkt sein. Das sind Leute, die verhalten sich privat, wie seinerzeit beim Hitler, bestellte KZ-Scherben. Das machen die aus 3 Stücken. Und sie brauchen keines der Argumente hersagen zu können, die ich heute dargelegt habe, das ist die Gangart des nationalen Denkens, wenn eine Nation für müßig befunden wird, für nicht an ihrem Platz, für notständig und leidend. Das sind ihre Argumente, aber ihnen reicht die abstrakte Zusammenfassung, ich und die anderen. In München ist es einmal so weit gekommen, dass die Penner unter Dachus, U-Bahn-mäßig, so unter Führung, mit einem so Pfeifläden drin und Eisläden und Pizzaläden drin, die Penner, die irgendwoher ein Plakat gemalt haben und haben gesagt, wir müssen hier pennen, aber die Ausländer haben Wohnungen. Ist doch alles klar, oder? Jeder in seinem Stand kennt nur noch einen Unterschied. Deutsch, du Ausländer. Ja, da ist doch klar, dass ein paar Durchgedreher gehen muss, die sagen, die Regierung ist zu lahm. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie unlahm die Regierung ist, dann müssten Sie es. Die durchgedrehten Nationalisten von uns bringen, wenn es hochkommt, pro Tag auf zwei Leichen und ein paar Verletzte. Die Bundesregierung schickt aber ganz normal täglich, wöchentlich, Hunderte in Tod. Ist doch klar, die werden doch hier nicht gebraucht. Das Brauchbarkeitskriterium ist doch erledigt. Wir müssen doch alle dort verfüttern und plötzlich in den Ländern eine Wirtschaft ansehen, in der alle was vom Leben haben. Wenigstens erst einmal genug, dann vielleicht ein wenig mehr. Wer will denn das? Es spricht doch gerade der Staatsversion. Die Nationen wie die USA schon jahrzehntelang, die Bundesrepublik selber, beweist doch tagtäglich, dass sie gar nicht zum Ernähren der Leute da ist, sondern zur Auslese von brauchbar und unbrauchbar. Diese Auslese überlässt sie der Hand den Gesetzen der Wirtschaft. Da hilft die Regierung beim Rationalisieren, damit ein richtig deutscher Multikonzern rauskommt, der deutsche Arbeitsplätze sichert. Aber dann müssen erst einmal das deutsche gesichert werden, erstens mal deutsche Recht, damit der Konzern, die Telekom oder wie sie mal hat, deutsche Kredit wird auch noch dafür gegeben. Immer mit Staatskredit, damit privatisieren, dann gibt es einen Konzern, der erobert auf der Welt Weltmarktanteile und alles. Da sind aber in Deutschland schon Arbeitsplätze kaputt, die der Konzern dann noch hat, weil eindeutig im Gegensatz sitzt zu japanischen, englischen, amerikanischen Arbeitsplätzen. Und wenn einer heute sagt, ich würde es nie sagen, weil ich die Geschichte davon kenne und nicht so gerne habe, was die gemacht haben, proletarischer Internationalismus wäre doch Ansatz, jetzt heute. Der macht sich lächerlich, der hat Betonkopf oder ein Schlimmeres. Der kommt gleich mit der Verfassungsschutz in der Partei und sonst wo. Dass ich deutsche und japanische, deutsche und amerikanische, deutsche und französische Arbeitsplätze verhalten, wie entweder und oder, besorgt die Regierung jeden Tag, wenn sie sagt, Standortsicherung, Zukunft Deutschland. Das ist die offiziell proklamierte Auslandsfeindlichkeit. Die gehört zur Nation, die sich der kapitalistischen Produktionsweise, der Sicherung des Reichtums auf diese Art bedient. Und dann kommen manche Leute drauf, dass das natürlich unbedingt einhergehen muss mit einer Ausländerfeindlichkeit. Die hat zum einen bei der notwendigen Ausländerfeindlichkeit die Regierung gar nicht gründlich genug vor und sie müssten das vollstrecken, das Urteil, das moralisch, öffentlich gerechtfertigt ist. Damit bin ich am Schluss, ich habe nämlich jetzt sowas gesagt. Wenn der Horkheimer mal ernst gemacht hätte, mit dem Spruch, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll auch vom Faschismus schweigen, dann hätte er halt mal sein sollen, das schaffe ich jetzt auch nicht auf die Schnelle, aber ich habe es angedeutet, wie es gemeint ist, dass Nationen deswegen gegeneinander geraten, weil sie sich Geld, Reichtum in Form von Kapital einander abknüpfen wollen, weil sie sich darin alles Mögliche streitig machen. Deswegen brauchen sie auch so viel Gewalt gegeneinander. Deswegen benehmen sie sich ihrem eigenen Volk gegenüber richtig, wie es sich für ein Volk gehört. Als Manövriermasse für Standardpolitik, für friedensstiftende erhaltene Maßnahmen überall. Überall hat man Rechte, weil die Rechte hat man von seinen Interessen. Probiert es bloß nie im Privatleben. Ein Interesse, das man hat, sagen wir mal an blonden Mädchen oder sowas, in ein Recht zu übersetzen, das ist halt Vergewaltigung. Zwischen den Staaten, ja, ist es gang und gäbe. Da muss man bloß das nötige Quantum an Gewalt aufwenden und schon wird es wie ein gutes Argument. Ja, wenn er das mal gemacht hätte, heute einer, er hätte nicht so blöd rufen, dass er geht, sondern aber politische Ökonomie bis in die politische Psychologie der Gewalt und der Volksbetörung auch bei freien Wahlen durchführt. Er hätte wenigstens unseren Dienst erwiesen, dann würde ich alles selber rausgeben brauchen. Das war's für das. Thank you. ich habe nicht verstanden, was du dagegen einzuwenden hast, wenn Leute die Sortierung der Menschheit in Massen kritisieren. Wenn sie also seltsam finden, dass Leute die Menschheit nach ihrer Hautfarbe einteilen und dieser Gedanke wie bei der Augenfarbe oder bei der Größe der Ohren oder so ein Quatsch einkommt, und sie auch nicht nach ihrer Meinung einteilen, sondern nach ihrer Hautfarbe. Wenn Leute das kritisieren und sagen, der Begriff Rasse ist Unfug, das ist eine unsinnige Sortierung, was du dagegen einzuwenden hast, das würde ich gerne mal hören. Normalerweise habe ich ja nichts dagegen einzuwenden, aber wenn das so daherkommt, dass richtige Aufsätze drüber und gedruckt werden und die gehen sehr bürgerlich-wissenschaftlich zu kommen, die sagen, wir haben einen anderen Ansatz. Naja, erzählen Sie, die Leute den Rassebegriff, ja, das ist mir auch alles so unverständlich eigentlich. Das ist so einfach, was geht es denn nicht an, wenn die Natur das so hingedreht hat? Ja, wenn es dann dazu gekommen ist, dass die anderen Sahnen so pigmentiert sind, aber um die anderen so, dann ist für mich klar, dann ist es halt so. Alles andere, darüber hinausgehende, ist sofort verdächtig, das zu sein. Aus. Und ich halte die intellektuelle Anstrengung, es gibt sie gar nicht, ja, wenn müßig. Da habe ich hier auf falsches Eingehen auf das Zeug. Also wird dann die Sortierung in Deutsch und Ausländisch, die sind sogar auch unzugelegt? Nein, die Finanzierung, die ist sauhart und real. Die macht doch die Staatenwelt. Du kriegst da Pass, du hast andere Rechte und Pflichten hier, oder wenn du ins Ausland gehst. Umgekehrt der Ausländer hier hat andere Rechte und Pflichten, das kann sich nicht ganz fassen. Der Unterschied ist so hart, dass wenn du mit einem Ausländer wohin gehst und klaust da ein Buch und er auch eins, beide wird er erwischt, dass die Konsequenzen ganz anders sind. Und sie nicht finden, ist doch klar, ich habe was dagegen. Ich bin auch ein von dem, was mit denen angestellt wird. Aber ich sage nicht, sie ist nicht existent. Sie ist eine Erfindung. Das ist, was durch die Gewalt gesellschaftliche Realität ist, welche mich hüten, als Erfindung zu verharmlosen. Ich kann sagen, woher es kommt und was es alles anrichtet. Und wie übel es ist. Das ist der dritte oder so das zweite. Bei den Rassenzeugen ist mein Argument ganz einfach niedrig wegen dem jetzt wieder so wunderbar lebendigen Rassismus. Ich habe nichts darüber gesagt, weil ich weiß, was dann wieder in konkret gegen mich steht. Ich habe nichts darüber gesagt, warum ausgerechnet der Antisemitismus in Deutschland noch ein bisschen ein Schutzobjekt ist. Das ist ja ganz eigene Berechnung dieser Nation, also der Führung. Jeder andere Rassismus ist nämlich erlaubt. Erlaubt in dem ganz normalen Sinn, dass er moralisch freigegeben ist. Also erstens Recht vollzogen gegen Ausländer, Abschiebereien und sonst was. Ausländerrecht prinzipiell und dann die modernen Sachen, Asyl und sonstige Dinge. Und dann moralisch freigegeben ist, als Rechtsbewusstsein freigegeben, wenn. Also stellt euch das so Typen vor wie den Björn Engholm. Ja? Der immer im Anzug sitzt, sein Name als Bilder und hat sich ja auch der SPD als Genussmensch eine Tat irgendwann mal angegeben, die noch Kanzlerkandidat war. Weil damals ist die Genussfraktion. Der Mensch war noch Kanzlerkandidat, so. Die Akzeptanz, also ganz deutlich, ich bringe es nicht her, die Akzeptanz der deutschen Bevölkerung in Sachen Überhandnehmen der Ausländer ist erschöpft. Wir können das hier weitermachen und die Kommunen und die Länder bringen dann auch für die deutschen Bürger weniger Sozialleistungen auf, weil wir nicht so Ausländer so viel kosten, also die aufgebauten Container. Das Zitat im Gegenstandpunkt vor einem Jahr oder so, vielleicht schon länger, anderthalb Jahr haben wir es zitiert, also verbürgt. Was macht der Politiker? Die Politiker machen das sowieso jeden Tag, die stolpern die. Ja, die machen das allemal. Das habe ich nur den genommen als Beispiel. Was sagt er eigentlich am rechtschaffenen deutschen Bürger damit? Denk mal an das erste, die banale Logik. Er achtet die. Aber in seinem Opfer. Es doch stimmt, für dich, wenn man nur sozial wenig, vielleicht zu wenig getan. Er gibt ihm einen kleinen Grund an die Hand, eine kleine Ursache. Die Ursache, der Staat gibt so viel für die Ausländer auf. Damit hat er die Ursache in eine Schuldfrage verwandelt. Und denkt an Hitler von vorhin und hat, also muss die Politik gegen das Ausländerwesen vorgehen. Er hat einen Zusammenschluss zwischen Volk und Staat mit diesen drei banalen Argumenten hergestellt. Das ist das vom Dritten Reich, bevor es zu der Vertrauensung kommt. Das sind alle die Argumente, die davor feststehen müssen. Damit man unter den Augen der Menschen, also so ist nie, dass keiner was gemerkt hat, einfach einen Genozid vollzieht. Ohne die Argumente in den Köpfen der Leute, ohne solche nationalistische Vorbildung in allen Ständen, bei der Elite bis unten, ist das bis jetzt zu machen. Bestimmt ein normaler Mensch, der sich hin und so, der bleibt jetzt so und hat bloß ab und kriegt seine Rüssel. Der organisiert sich doch gegen das. Der macht da eine kommunistische Partei oder sonst irgendeinen Unfug auf und so, kommt ihr bloß nicht, hier machen wir uns vorbei. Das ist doch der Witz. Also, das ist nochmal für die Art. Ich mag mich nicht dafür hergehen, zu sagen, euer Unterschied ist doch ein erfundener. Den gibt es doch gar nicht. Weil ich das ganz anders erläutern will. Ich weiß, mit welcher nationalistischen Logik, mit welchen Rechten Nationen über ihre eigenen Untertanen und gegen außen ihr zu euren Unterschieden kommt. Damit erübrigt sich die Frage, ob sich ein Ehe von mir unterscheidet. Dass er sich unterscheidet, hat das ist schon, also der ist halt finsterer Schauder aus. Ne? Was soll denn das? Das ist doch ihr Grundlage. Das ist doch das, womit sie es plausibel machen. Jetzt halt die Linke für einigermaßen verrückt, dass sie sich jetzt ausgerechnet die neuen naturwissenschaftlichen Ergebnisse von irgendwelchen Genen bei einem Chinesen genommen, bei einem Griechen genommen und bei einem Deutschen genommen und sie dann irgendwie sind die Zellen schon dieselben. Ja, das habe ich schon immer gedacht. Darum gibt es doch hier gar nicht bei dem Zirkus. Urteilen. Sind keine theoretischen Befassungen, das sind es zuerst. Da ist es die Propaganda, da ist es das Gewäsch, das Ähnliche, wo es aushaltbar ist, wer zu viel ist, wer über ist, wo das Boot voll ist und so weiter, ist das normal. Das ist heute Normalzustand, so anders sagen Unsinn. Da geht es lieber den Unsinn und sein Konstruktionsprinzip, bis auf den Ursprung. Wir, die anderen, wer da wir ist, das ist das abstrakteste Menschenwesen, dem man sich das nicht so, dass ich denken kann. Das ist der, der dieser Nation zugehört, der das als Ehre, als Recht gewahrt wissen will. Das mache ich noch verdrehlich gehen. Den Unterschied wird zu allen anderen bewahrt wissen. Und dafür steigt auch manche dann wohin und zündet was an und wird die Messe an sonst los. Dafür. Deswegen müssen Leute sterben. Ich wollte noch mal was zu deinem Argument zum Anfang sagen. Kritiker des Rassismus ist darauf gekommen, den Nachweis anzusprechen, wie sie in den Genen fahren oder ähnliches, dass die Rassen gleich sind. Also praktisch die Umkehrung der Rassisten, die versuchen auszukriegen, dass Juden oder andere schon von den Genen her anders waren. meine, dass diese Kritiker des Rassismus eine Unterstellung der Rassisten oder eine Unterstellung mitmachen. Es war eine Unterstellung, dass die Rassisten, die sagen, die Juden hätten von Natur aus folgende Eigenarten oder Neger hätten von Natur aus folgende Eigenarten, dass die das beschlossen hätten, aus den Eigenarten oder aus dem Gen dieser Rasse. Dabei machen sie umgekehrt, versuchen sie ein Gen rauszukriegen, was es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Das ist doch überhaupt nicht wahr, es ist doch umgekehrt. Es wurde doch zum Beispiel der Nationalsozialisten auch vorgeführt. Die Nation legt den Maßstab an, warum liegt sie da nieder? Das Volk ist gut im Prinzip, also sagt sie, das ist doch jetzt da erstmal der nationalistische Schluss. Wenn ein an sich brauchbares und gutes Volk, das die Potenz zu einer großen und starken Nation finden kann, es nicht ist, dann muss es ja wohl Feinde in der Nation geben, in der folgenden Nation untergraben. Dann ist doch diese Betrachtungsweise des Volkes, des Staates. Wo ist hier eigentlich wer, der verhindert, dass die Nation zu was kommt? Wie ist denn die Quelle davon, dass die Quelle der Suche nach Schäden ist? So, dann ist doch diese Quelle der Suche nach Schäden auch nicht, wenn man wieder einen Grund hat, ist der Jude, der hat sich überall eingewandt, wieder gewählt den Erfolg der Deutschen. Dann ist das doch auch die Quelle dafür, also diese Betrachtung der Nation, dieser Maßstab. Die Quelle dafür, dass sie an der Natur dieses Urteil bestätigt haben soll. Also das ist doch dann die Quelle der Rassentheorie und nicht umgekehrt. Das ist doch ihr Inhalt. Ja, das haben mich erst das Absurde ist, dass okay, ich will dir recht geben, ja. Das Absurde ist, dass der Rassismus ohne irgendeine Aussage über die Rasse zustande und daherkommt. Deswegen habe ich überhaupt keinen Bedarf zu sagen, aber jetzt gucken wir uns einmal das, was als natürliches Substrat für den vermissten Willen, für die vermissten Fertigkeiten beim Auflesen von Menschen ja, vorhanden ist. Gucken wir uns das mal an, das habe ich überhaupt keinen Bedarf genommen. Die vermissen doch sowieso den Willen zu ihrer Nation, die Fähigkeit, ihr zu dienen und so weiter. Das hat die Natur dem sowieso keinen Menschen gegeben. Ob jemand noch anwarten will oder nicht, hängt davon ab. Das hat mit der Hauptverantwortung zu tun. Das haben wir deutlich noch leichter. Also ich zeige in der Naturwissenschaft des menschlichen Zellaufbaus ganz bloß, weil die durchwege Nationalisten aller anderen Länder. Nochmal anders, ich drücke mal höflich auf. Guck mal eine Zeitung an, ihr könnt da für die gepflegten Schichten oder die Bildzeitungen. Beide beherrschen wir, sagt das Bildung und alles. Die deutsche Wirtschaft, das deutsche Wachstum, der Standort Deutschland, die deutschen Arbeitsplätze, die deutsche Markt, also das immer. Es hängt lauter der deutsche Film, der deutsche Fußball. Die schießen noch kein Tor mehr. Was wird die schießen, das tut dem deutschen Fußball gut. Das Ding schießen die. Die deutsche Wissenschaft und so fort, ja? Kannst du dir vorstellen? Neulich war ganz interessant der Fall. Es war wie der große Checkpoint-Ball. Da war eine Aufregung überall, so Grenzen, Schweiz, Österreich und so was hin. Es ging uns die Ausländer und das Sechserrecht. Da wurde ja wirklich fragen, ob die noch bei Kasse sind, die Leute. Das war Streitigkeit in den Wetterannahmestellen gewesen, da wollten alle den Checkpoint, da waren die Tippzettel aus. Da hat es Rangeleien gegeben. Weil dann bin ich über die Grenzbahn hin und wollte schneller Sechser bieten. Ja, so geht's heute zu. Das kann man von hinten rein auch so. In der Aufwühlung. Ich sag mal, in der Ernennung der Ausländer, Asylantenfrage war es zuerst, dann der Ausländerfrage insgesamt. Zum Thema Da gibt es Zeugnisse übrigens, die CDU hat es richtig zuerst bei Kommunal, dann bei Landes- und dann bei Bundeswahlkämpfen durch. Das Thema ist unser. Das macht den Unterschied. Ja? Ich sage dann noch was drüber, die so wieder drauf kommen. In der Ernennung dessen zu dem Thema, da kann man die Leute sagen, haben sie quasi das gemacht, was ich vorhin den Übergang von Logik zu Psychologie gemacht habe. Sie haben so, ja, das wir für den Standort Deutschland, für die künftige Konkurrenz mit den Ausländern in der EG und mit der EG gegen die zwei anderen großen Wirtschaftsblöcke, dass wir da noch manchen entlasten. Die 4 Millionen Arbeitslosen bei uns überwiegend sein sollen, sind ja nicht durch die Krise entstanden, da ist nach einer Stunde zugekommen, sondern durch solides Wachstum mit Zuwachs an Reichtum der Nation. Das darf man wieder abdenken, was haben wir, wenn der Malz lest, wie weit seid ihr schon? Bei der Überbevölkerung. Die gibt es jetzt zweimal, ich sage es saftlos. Die Überbevölkerung gibt es einmal im ersten Band als Notwendigkeit. Nämlich als Notwendigkeit der Akkumulation. Da ist von Krise nicht die Rede. Der Recht überflüssige Arbeiterbevölkerung kam aus und er reicht es sehr korrekt nach. Da gibt es ja zwei Motive über Bevölkerung und das ist in dritten Zahnflug. Wahrscheinlich sind 15 Widersprüche des Falls der Profitrate und so weiter und so. Und die Krise gibt dann noch den letzten Schub hinzu. Aber das Wachstum der deutschen Arbeitslosen auf 4 Millionen ist bei Hand in Hand gegangen. Das muss ja mal der Mensch zu Gemüt führen. Mit am Gewinn der Nation im internationalen Handel. Daheim Kapitalismus schaffen, aber den Reichtum der Nationen, der in Kapital, Bankkapital und Staatsschatz besteht, Fähigkeit des Staats, alles zu kaufen, überall Bedingungen zu diktieren und das in Rüstung umzugießen, in der zuerst im Bündnis, jetzt halt EU-Märchen und sowas. Das ist gestiegen, aber daheim und so weiter. Es ist wie eine Entschädigung dafür, dass für den Erfolg der Nation, da haben das Volk die geschädigte Manövriermasse ist, dass ich dem Volk das Angebot aufmachen soll, aber anfasse doch davon. Du gehörst wenigstens hier zu dieser gewinnenden Nation, wie es halt ist, hier ganz am Arsch wie der Neger, es ist immer der internationale Vergleich der Arbeitslöhne mitgezogen, der zum Agitationsinstrument gemacht wird. So schlecht mit den Nachkommen geht es dir nicht hier. Selbst Arbeitslosenhilfe gibt es noch. Die hilft zwar nicht bei diesen Mieten und bei diesen Preisen und bei diesem Reichtum, die haben Abstrahler aus allen Schaufenstern. Aber das ist doch ein Unterschied zu denen, und dann kommt die Tagesschau, wo sieht man, einmal nicht, Kinder, wo die fliegen auf die Zister und Dings und Krieg und schossen wird auch noch. Richtig, aber zweckmäßig. Den Vergleich des relativen Elends allenthalben auf der Welt, dem eigenen Volk vorführt und dann dem Volk es zur Ehre angedeihen zu lassen und dass die Ausländer, die jetzt überall sich aus Not auf die Socken machen, bei uns, die sich frei machen, das wird verhindert. Das ist ein richtiger Moralkampagne, das ist ein Schulterschluss. Wie man Führer zwischen Staat und Volk, ein Schulterschluss, der über die Moral die öffentliche geht und nicht mit Diensten der Nation oder der Wirtschaft am armen Menschen verknüpft ist. Ich sage, das Wachstum geht, aber es ist mit mehr Arbeitslosen oder mit mehr Opfern verbunden. Opfer sind gerade das Mittel des Reichtums der Nation. Es wird jetzt täglich vorgelesen. Es wird noch nie eine Krise geben, in der es so deutlich gesagt wird, und das Rausfahren aus der Krise, das Kriterium, wann gelingt, wann stimmen die Rechnungen wieder, hat mal nichts mit den Rechnungen des gemeinen Volkes zu tun. Das sagt auch jeder Politiker jetzt, das hat übrigens der Herr Fontaine anfangen und so fort. Mit so nichts begreifen sie, deswegen sind wir jetzt die PDS. Und die konkret kommt dann her und sagt, die PDS ist eine nationalistische Partei, schade. Das ist kaputt, wer sie zur Wahl stellt. Da muss sowieso den Nationalisten was bieten, was soll denn anders machen? Der will doch ins nationale Parlament, der will doch die Führung des Staates beeinflussen oder haben oder mitwirken. Ja, wie soll man denn unnationalistisch sich wählen lassen? Da muss man schon einen Wahlkampf machen wie die früher die roten Zellen. Die haben gesagt, wählen uns, es nützt nichts. Wir brauchen diesen Scheiß, wir haben einmal einen Wahlkampf führen und sogar gewonnen. Ja, wir brauchen diesen scheiß Astan, der Univoris, das habe ich als kleinerer Betrieb als der Staat. Wir brauchen diese Stimmen, damit wir diesen Astan kriegen, die Gelder abstauben und dann können wir kommunistische Hochschulpolitik machen. Solche Fluchtfälle haben wir verteilt. Wir haben die Studenten wenigstens, die paar Prozent, die gewählt haben, so auf diese originell, aber nicht zu aber es sei mal im nationalen Rahmen, der Verfassungsschutz und die Staatsfeindlichkeit. Und das Verfassungsgericht sofort entscheiden, darf man das. Das sind ja staatsfeindliche Wahlprogramme. Ich möchte doch mal was fragen. Na, du tust so wie wenn, jetzt mach halt. Nee, ich habe es überlegt, weil mir nicht klar ist, ob ich es verpasst habe oder ob es nicht vorgekommen ist. Und ich habe es in Notizen nicht wiedergefunden, deswegen will ich es doch fragen. Und zwar war ja das Thema Antisemitismus. Und in den Erklärungen dazu habe ich entweder verpasst oder ist es nicht vorgekommen, warum es die Juden getroffen hat. Weil du hast erklärt, dass es Sortierungskriterien gab. Erstens Staatsfeinde. Zweitens, die sind so. Die sind so als quasi Naturalisierung von angesagten Zwecken als Fähigkeitsprogramm an den Leuten. Ja? Diese beiden Kriterien, Staatsfeinde raus und die angesagten Zwecke werden als Frage der Fähigkeit der Leute besprochen, gelten im Kapitalismus ziemlich prinzipiell, im Faschismus wie in der Demokratie. Ja. Wie kommt da Antisemitismus raus? Das war die Stelle, wo du angibst, wo ich das so, und an dieser Stelle wird es tatsächlich fakultativ. Wirklich, nimmer notwendig. Also bis zu dem Punkt, warum die Juden, sage ich, notwendig, dauerhafte Notwendigkeit für alle kapitalistischen Gesellschaften. Dauerhaft. Und bei uns gerade wieder schwer zugang. Ja, da ist der Bundesrepublik. Alles war auch, aber bei uns kennen wir sich halt aus, es ist aber ein enormer Aufschwung binnen 4 Jahren wieder verhandelt. Gut, das ist die Logik. Und jetzt kommt ein historischer Lauf, wie sich der Adolf und die Seine so ausgemalt haben. Die haben jetzt angefangen, die Logik erst zu einem Ermittlungsverfahren in einem letzten Schritt noch umzuwandeln. Sie sagen, jetzt müssen wir mal die Parasiten ausfindig machen, die Schädlinge. Und wie gesagt, das erste Kriterium waren Staatsfeinde. Also die Kommunisten, falschen Gewerkschaften, also die sind in die Gefängnisse und in die KZ gekommen. Und dann haben sie gesagt, es kommt ja hier ein Material von Staatsfeinden rum, das kenntlich ist. Die sind ja gar nicht deutsch. Die bekennen sich ja weder zur Nation, sondern zu irgendeinem anderen Glauben. Die sind in Gewerben immer schädlich tätig. Das ist einfach die Plausibilität, die die Logik sich selber verschafft. Die sagen, wer wühlt denn die Arbeiter staatsfeindlich auf? Laue Juden in der kommunistischen Bewegung. Das war halt ihr Argument, ich kann es auch nicht mehr anders erzählen, wie es ist. Wer ist denn wirklich im Finanzkapital zugange? Natürlich waren massenhaft Deutsche genauso drin. Aber dann haben sie entdeckt, Mensch, das ist ein bevorzugtes Betätigungsfeld, hat seine historischen Gründe. Ja, von Juden. Das ist der einzige Punkt, wo keine Notwendigkeit ist. Übrigens, für die Zigeuner haben sie es auch gemacht. Ja. Bei den Zigeunern ist es noch plausibler. Das sind ja die gar keinem geregelten Gewerbe nachgehen. Die bekennen sich ja ausdrücklich zur Heimatlosigkeit, zur Nichtverpflichtung auf einer Nation. Bei den Juden wurde mit dem Verdacht ermittelt, dass sie das, was sie der Nation innerhalb der Logik schulden und was sie da für Versäumnisse haben, dass sie das aufgrund ihrer Natur wohl tun. Die sind gar nicht der Nation verpflichtet, war der schlichte Übergang. Gesagt, getan. Das sind gar keine Staatsbürger, die sich hier bekennend bemerkbar machen. Die haben ihre eigenen Kreise. Also das sind, da findest du dann jeden Nachweis, wenn du da einmal so denkst. Ja, natürlich haben die Juden Synagogen gehabt. Alle anständigen Deutschen sind zum BDM oder in die evangelische oder katholische Kirche, je nachdem in welchem Landstrich. Und der Pfarrer hat meistens auch so argumentiert, wie der Gau leider. Ja, da war alles in Ordnung. Übrigens, wenn nicht, sind die SS-Mitstandarten auch mal in Sonntagsgottesdiensten, ja, und haben den Pfarrer gesprengt. Die Sprengung war nicht die Erfindung der Studentenbewegung. Das ist alles passiert, aber die haben ein abgesondertes, traditionelles gesellschaftliches Leben geführt. Das war dem suspekt. Das waren ja eingeordnet, das war nicht verpflichtet. Aber wie gesagt, das ist nicht der Grund, sondern so ist es quasi vom Verdacht her. Auch wer ist hier der Nichtdiener in seinem Stand? Da ist es an den Juden exekutiert worden. Also, wenn es das so ist, wahrscheinlich ist darauf ein wenig Druck gekommen. Natürlich sind die Juden streng genommen wegen einer Ideologie totgemacht worden. Das war doch zu den Wahnsinnsargumenten führt bei der Aufarbeitung von dem ganzen Zeug. Den Irrationalismus des Dritten Reiches so belegt haben, dass sie erzählen wollen, erstens, der kulturelle Beitrag der Juden zum deutschen Kulturgut, zur Geschichte und so weiter, ist unermesslich. Und das hätte Hitler sträflich vernachlässigt. Zweitens, die Juden hätten wir nicht abtransportieren und umbringen sollen, sondern die hätten wir für den Krieg benutzen sollen. Ernst, es ist irrational, das haben sie gemerkt. Wir haben keinen Nutzen, keinen Staatsnutzen mehr entdeckt. Ich halte von diesen Argumenten nichts, weil es wäre von der deutschen Position. Du gibst ja quasi noch den Faschisten einen Ratschlag. Na, da muss man sich ja ein wenig zu schau dafür sein. Da muss man schon lieber anerkennen, er hat seine Konsequenz gezogen. Und ähnliche Konsequenzen ziehen bürgerliche Staaten immer wieder, wenn sie meinen, es ihre Not oder ihre Konkurrenzlage gebietet ist. Das ist meine Aussage. Und was du fragst, ja, das ist der letzte Punkt. Wenn die Logik fertig ist, dann ist jeder Blecheimer gut für ein rassistisches Verurteilen. Ja, das ist dann so. Und die Juden hat es mit gewissen Plausibilitätsweisen getroffen. Da war jetzt noch, ruiniert schon alles doch zu Schindlers Liste. Er ist doch ein Armutszeugnis für intelligente Leute und eine Sprechung und noch gute Rost drüber zu schreiben für seinen Filmemacher und so. Ich muss in der Süddeutschen lesen, das hat Schindlers Liste, also der Film ist so gemeint. Das habe ich gezeigt. Es gab gute. Man konnte gut sein im Faschismus. Ja, fast wie ihn. Indem er Juden statt auf Schafott lässt in einer Rüstungsindustrie beschäftigt, sie dem Todesurteil entzieht und damit dafür lässt er sie Granaten drehen, damit der Führer weiter schießt. Das ist die neueste Moral. Die haben sich immer alle in den Hirn geläut. Ja, weil sie sich das nie klar machen wollen. Selbst wenn ich jetzt eure Unzulänglichkeit in meinem Vortrag hätte, oder ist er kleine Schnitzer, dann kann jetzt jeder, der zugehört hat, entweder ausbessern oder besser und anders machen. Übrigens, wir haben mal ein Buch darüber geschrieben. Da steht Hochdeutsch drin. Angesichts grundsätzlich ja gar nicht schwer auszumachen da, Techniken des bürgerlichen Staats in seiner faschistischen Epoche. Angesichts sowas, 1994, einen Film zu genießen, mit dem Argument, hier wurde einmal gezeigt, dass ein Industrieller, schlau wie er war, die Faschisten um ein paar toter Juden betrogen hat und hat mit ihnen Zulieferung fürs Reich gemacht. Na komm. Es hat bloß noch so viel gefehlt, dass das war Widerstand gewesen, das hätte mal jeder tun sollen. Kurz davor war der Unsinn. Wenn das alle gemacht hätten, ne? Das ist eine schöne Welt. Aber zugegeben, ja, das ist der Knackpunkt, wo die Logik aufhört, aber dann, es braucht die Logik, um dann zu sagen, das sind sie, die Schädlinge. Denk doch mal an andere Länder, wir können auch mal von Deutschland weg. Da sagt jedes Land so, sei, gibt doch Rassismus anderswo auch. Es gibt in Thailand, in Zeitungen und so weiter. Es gibt in Frankreich das und so. Die haben das immer ihren historischen Festhalter. Denk an die irische Frage und so was. Die sind doch auch alle mir fein. Die haben da überkommen, Tradition von der Farbe der unseren Sache. Und unsere Sache ist ganz abstrakt als Nation, als nationaler Zusammenhalt. Wir haben den gleichen Herrn über uns, als nichts anderes definiert. Es sind keine Nutzenfragen, die da entstanden sind. Aber Nutzenfragen im Sinn von, warum entgeht man den Nutzen? Das wird mit Schuldfragen beantwortet. Das ist guter bürgerlicher Brauch, bis heute. Da hinten war eine Frage. Ich habe direkt zum letzten zugegeben, es gibt in allen Nationen sowas wie einen überlieferten Rassismus. Das allerdings, wenn das stimmt, wirft ein anderes Licht auf diesen Zufall, mit dem vor dem plötzlich die Juden hervorgezaubert wurden im Vortrag. Oder eben noch einmal, dass ganz fakultativ war, dass die Juden getroffen waren. Denn immerhin eines war doch an der ganzen Argumentation von Ihnen jetzt im Vortrag deutlich. Sie haben zwar gesagt, dass Sie vom Zweck her etwas erklären wollen, aber haben gleichzeitig gesagt, dass diese Mittelrelation bei dem Ganzen überhaupt nicht existiert. Weil es ja nicht stimmen würde, dass der angeblich deine verfolgte Zweck tatsächlich mit der Verfolgung erwartet Einlagerung von Juden erreicht wurde. Doch, der ist erreicht worden. Das ja, das würde mich jetzt interessieren. Stimmt das denn, dass die unbrauchbar waren für die Nation? Stimmt das denn, dass also der Zweck sollte doch sein, wenn ich das im Vortrag recht begriffen habe, diese zurückgebliebene Nation zu dem Rang zu befördern, der ihr nach Überzeugung der Nationalsozialisten in der Welt zustimmte. Ja. Ja. Jetzt die Frage, stimmt dann das Urteil, dass es an den Juden gelegen hat, dass sie diese Stellung nicht innehaben? Brauchen gar nicht darüber zu reden, mit Sicherheit nicht. Folglich Frage, haben wir einen Zweck versucht zu realisieren, haben untaugliches Mittel genommen? Oder welche Rolle spielt der überlieferte und ja vorgefundene Antisemitismus jetzt ausdrücklich nicht als politisches Programm, sondern ja, als tradiertes Volksvorurteil? Ja, es gibt keine große Rolle, ich kann mich nicht immer entziehen. Das muss man wollen. Du brauchst die Argumente, damit du auf die tradierende Scheiße verfällst. Ich will überhaupt nicht, wenn einer gelehrt ist und Bücher liest, er erfährt viel im Leben, über was mit den Juden seit Altertum, über Südalter und so weiter gemacht worden ist. Das hat aber jedes Mal seiner Herrschaftsgürt, dass man das auch wirklich macht. Sie sind ja auch zeitweise einspannt worden und gemacht worden und sehr abgeben. Sie sind ja auch in Positionen gekommen, kann wieder eine andere Geschichtsschreiber dazu sagen und so fort. Also, Vorsicht, aber die Gelehrsamkeit wollte ich ja heute meinen. Nochmal, der Zweck, die Nation wieder groß zu machen, die Kinder auszumisten, von ihren Parasiten zu befreien und das wirklich taugliche Volk zu einer Kriegsmaschinerie gegen außen und zu einem produktiven Volkskörper zusammenzuschweißen. Dieser Zweck schließt ein, dass die Säuberung passiert. Das ist ernst zu nehmen. Deswegen sind die Juden gestorben, haufenweise, ermordet worden. Der Zweck ist vollführt worden. Also, bei Zweck-Mittel-Relation ist ein schwieriges Wort, aber. Das ist schon einfach, aber vor 5 Minuten hast du selber nochmal ausdrücklich gesagt, es war ja bloß die Theologie. Wieso ist es bloß? Das war, das bloß ist nicht von mir. Wenn es kommt, dann soll ich es nehmen zurück. Und dann nehme ich es auch nicht in Sprache. Also. Hans Kaufmann, wie der Hitler anzutragen, hey Leute, hier im Zentralkomitee von der NSDAP, besinnt euch einmal. Wie kann man ganz anders in den Griff kriegen, die Burschen? Wie kann man ganz anders einspannen? Der Parlament ist dem immer zugänglich, sobald er den Schluss auf die Natur, sie sind unfähig, unwillens und unfähig. Die sind so gelagert, dass sie der Nation prinzipiell schädlich eigentlich gegenüberstehen. Der Hitler hat gesagt, der hat dann nicht darauf gewartet, bis sich Juden organisieren haben und übrigens kaum vorkommen, ist haben Widerstand geleistet. Der Witz ist, also ich kann mich noch an 1000 Vorlesungen und Bücher erinnern über das Thema in der Jugendzeit, das sind immer so gemacht, die Juden haben zum Beispiel noch Anerkennung genossen bei Philosophen und sonstigen Menschen, dass sie im KZ noch beim Sterben noch am Schluss an Choralsummer haben und haben sich auf die Schlachtbank führen lassen. Das ist ihnen noch hoch angerechnet worden. Da ist mir schlecht geworden. Das ist dieser Kult und so weiter, ist auch das. Der Himmel hat gesagt, die müssen weg. Dann war das quasi nur ein Mittel für die Zwecke, wo du sagst, mit solchen Sachen musst du halt gerade rumrechnen. Und deshalb war das die erklärte Zwecksetzung für die nächste Epoche. Das ist übrigens, glaube ich, vielleicht sogar der Grund dafür, warum Leute, die, wollen sie links sein oder rechts, ist mir jetzt wurscht, Leute immer sagen, Mensch, das war doch so irrational. Der Unterschied zwischen den hat eben befunden und meinen, dafür soll ich mal Einladung stellen. Weil selbst Gemeinheiten haben ihren eigenen Zwang, ihre eigene Logik. Dann ist das Ziel, das deutsche Volk von diesen Parasiten zu befreien. Übrigens, die zweite Hälfte missfällt mir deswegen, aber nicht, dass ich was Falsches gehört habe mit deiner Frau, sondern eine Ermahnung. Wenn es dich kritisiert, wenn nicht, drück dich nicht. Der Vergleichsmaßstab zwischen rational Zweck-Mittel-Relation und dem Irrationalismus dieses Zeugs, ja, des Judenhasses und der Judenermordung, liegt der Vergleichsmaßstab nicht in den Gepflogenheiten, in den Berechnungen des heutigen, des ganz modernen Welthandels, Weltmarkts, Imperialismus. Also, denk an die Geschichte für die Gastarbeiter und sowas. Ja, wir sind Kosmopoliten. Wir wollen mit jedem Handel tragen. Wir wollen überall einen Absatzmarkt. Wir wollen überall Geld attrahieren auf unsere Märkte, auf die Finanzmärkte und so fort. Mit seiner Zweckmittelbestimmung ist das ja letztlich der Maßstab. Wenn man jetzt rückblickt auf diesen Dienst. So wie der Hitler planiert sich übrigens bei Vorgängern in England Kolonialismus und so weiter auch machen wollte. Das war Zeit lang war das die Methoden, hinzugehen, ein Regime aufzustellen in Afrika, in Kolonien oder in Indien, quasi ein Gouvernement aufzumachen und die Leute aufeinander zu hetzen oder zu sortieren oder haufenweise zu schlachten und so weiter. Und was warum? Das hat zur damaligen, ich nenne es mal zum damaligen Fassungsvermögen des Kapitalismus, Leute auszunützen, also anzuwenden wirklich. Und diese Methode total gefasst. Und du hättest dir allen Dingen, kannst du ja bis heute noch nicht Büro und Arbeit in einem flotten Unternehmen geben. Du fasst diese Dinge dann plötzlich wieder tatsächlich ökonomisch zusammen. Also denk doch an sowas. Also der Vergleich mit, das ist doch ein irrationaler, ja, weil Anti-Imperialismus, zweitens ein irrationaler Imperialismus, was der Hitler gemacht hat. Der Überlegene ist immer der Imperialist. Der wird immer das moralische Mango auf seiner Seite. Wenn man sagt, aber das war auch den Weg Deutschlands, den anderen gegenüber und so weiter, das wollte er gar nicht. Der wollte auch den Krieg gewinnen. Der wollte an Säubern das deutsche Volk zum Antreten bewegen, Also da haben Produktion die Frauen und Omas und Kinder und alles und draußen haben die Front und dann wollen wir erobern. Ja klar ist es heute, ja, Boden erobern, Korn kann man erobern, das war alles im Programm. Ja, das wirst du heute nicht mehr finden, wo 100 Millionen Tonnen weißes Getreide zwischen den Kontinenten hin und her gehen und Geschäft gemacht wird und trotzdem haben die Leute nichts zu fressen. Weil der moderne Welthandel erledigt von dem Maßstab, ist das irrational. Deshalb ist es damals vorgekommen, wie die, das ist wahr, das Volk aus der Luft säubert, dann ist es eine Einheit unter sich. Und dann ist es eine Einheit im Staat und das ist die Produktivkraft der Nation, um ihre Stellung in der Welt wieder zu gewinnen. Also ich würde ein mehr sagen, der Rationalität würde ich wirklich nicht sagen, weil ich da was gegeben habe, aber die Logik von dem Zeug, die kommen nicht schäbig vor. Zumal in dem letzten Kapitel. Heute zum Beispiel, also ich sage mal so, es gibt ein eindeutiges Kriterium dafür, dass die deutsche Nation den einen oder anderen Ausländern eine Vierhammer macht. Die sind überflüssig, die sind unbrauchbar, für die haben wir weder eine Beschäftigung, ist klar, die kann man lohnarbeitsmäßig ausüben oder in einem Dienststelle ein ordentliches Verhältnis rücken und so weiter, und man will es auch hier deswegen, ja, da ist es klar. Aber was inzwischen im deutschen Überbau, der auch schon wieder ziemlich mächtig zu Werk geht, passiert, da merke ich auch keinen Rationalismus. Also den Rationalismus des Brauchens, der braucht man keine. Ne? Ich will aber ein Beispiel, was ist dir so gefallen? Komm mal jetzt, erstmal. Dabei belassen wir neue Fragen mit der Bitte vielleicht ein bisschen. Ich muss dann jetzt auch machen, die Leute. Ja. Ja. Ich schlüssig war das als Ableitung des Antikommunismus. Der Antikommunismus passt aber nicht ohne weiteres auf den Antisemitismus. Und die Identifizierung von Leuten, die in die Sortierungsschema fallen, war auch gar nicht so einfach. Die Nazis haben dazu einen Ahnenpass gebraucht. Die waren gar nicht in der Synagoge sichtbar. Die waren assimiliert. Das waren Deutschnationale, die gerne mitgetragen hätten, die Verantwortung mit den Nazis. Und die böse gekränkt waren, dass sie von den Nazis ausgeschlossen wurden, weil sie doch selbst so gute Deutsche waren. Ist zumindest belegt und nicht zu knapp, dass es so etwas gegeben hat. Das sind Leute, waren schon Offiziere, sind übel behandelt worden und die haben gedacht, wir sind doch Offiziere und wollen weitermachen. Hat alles gegeben. Ja, aber mit Bolschewismus, sagen wir auch, das war halt schon, also für Rationale halte ich das auch nicht, aber das war ein klares Verhältnis. Sowjetunion macht dann durchaus nach dem Krieg, Teil Deutschland, ist die größte Schande der Welt. Und jetzt hat sie sich ja selber geteilt. Das ist der Fachmann. Aber steht als feindliches Lager, bietet sich nicht an, als zur Prospektion, zum Welthandel, zum Freien zu malen. Lässt nicht an internationalen Handel laufen, also später in Kompensationsgeschäften, Chef von Erdgas, Röhren und solche Sachen. Schließt sich auch, sagt, wir wollen was anderes, erst einmal bei uns, dann zweitens vielleicht, welche Revolution hat das Ideal auf der ganzen Welt? Das zweite Ideal hat sich sehr schlecht erfolgt, also fast, dass ein Spein übel wird, aber gut. Das war. Zunächst einmal ein klarer politischer Gegensatz. Das ist der Feind, die machen die Weltordnung nach Bretton Woods und nach der Kapitulation Deutschlands nicht mit. Die stellen sich was anderes vor, die denken, sie können sich der universellen Brauchbarkeit durch Geld, Kapital entziehen und in eigener Schiene machen. Feindschaft. Dann haben sie noch das Recht auf soziale Besserungen im westlichen Lager und in der dritten Welt auch auf. angemeldet, haben sich eingemischt, dann war die Feindschaft klar und ist manche Krieg gelaufen deswegen. Aber wenn ihr euch entsinnt, so lange ist es ja wirklich nicht her, ihr müsst ja bloß an eure Bücherstände gehen. Was für rassistische Urteile wegen dieser Feindschaft über den Russen, der meint den Menschen, kursiert sind, hochfähig waren, die jetzt auch wieder aufgewühlt werden. Also wenn der Jelzin mit seiner Reform jetzt doch die Leute ernährt, dann sagt er jeder Tagesthemenmoderator, ja, die Russen ist halt ein leidensfähiger, leidensfähiger Kreatur. Das haben sie in den Zahn bewiesen, dann haben sie es in den Bolschewismus bewiesen, jetzt machen sie es wieder. Das ist ein rein rassistisches Urteil. Ja, wenn ich jetzt einmal die anderthalb Russen mitbringe, die ich noch kenne, die haben mich richtig dingen. Ja, dann kämpfst du wieder zu Wort und dann sieht man es ja, stimmt mir. Aber die deutsche Meinung über den russischen Menschen, was der ist und was er macht und warum der so ist, das kommt immer aus seiner Natur, die sind so Leute. Du findest noch Begründungen in der deutschen offiziellen Außenpolitik, warum die Russen nicht in die NATO gehören. Das war damals so ein Antrag, kurz nach dem Fall. Jetzt ist eine große Weltordnung und die stiften wir gemeinsam. Wir sind anerkannt als Co-Weltmacht und jetzt gehen wir natürlich in die NATO und die NATO ist die Weltordnung. Dort Begründungen geben, in der Ablehnung, die haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Die rechnen auch nicht mit einem neuen Gegner. Die haben einfach reguliert auf ihre Kultur, ihre Zivilisation und ihr überhaupt nichts Zeug passen. Es hat Begründungen zur Ablehnung des EG-Eintritts der Türkei gegeben. Wir haben sogar von Kindl persönlich und von anderen Leuten. Oder Schäuble, was der sich darüber gehen gelassen hat. War rein rassistisch Urteil der Türken, was schon mehr rein. Also es war kein Urteil über Politik, über Nation, über Handels. Quanta und über Geldverkehr und was wirklich die Rolle spielt. Über Aussichten, was kann man von der türkischen Wirtschaft rausholen oder reinziehen, je nachdem, oder was kann man dort anlegen. Nichts damit zu tun, sondern richtig kulturell, rassistisch, wo da über die Spassen gar nichts. Gibt es auch jetzt wieder. Und wenn es wahrgemacht wird, kannst du genauso wieder hinterher das rausstellen, aber wer macht das so mit in ihrem Sinn? Das wäre ja immer in ihrem Sinn, nach ihren Rechnungsgrundlagen, nach ihrer Grundrechnungsart, was daraus zu machen gegangen wäre. Aber das kann ich mal wieder bei besten Willen mir fragen, weil ich muss mal überprüfen, weil der Maßstab gewöhnlich der ist, nach heutigen Gesetzen des Welthandels seiner Techniken, seines eigenartigen, konkurrenzmäßig organisierten, aber Kosmopolitismus. Ja, man kann als Deutscher bei den Amisten investieren, man kann als Franzose bei den Griechen Waschmaschinenfirma aufmachen. Ja, das gibt es. Da hört der Hitler so, nein, das gibt es nicht. Das ist ein Fremdkörper. Vielleicht gibt es das noch was. Das war noch nicht der Weltmarkt von heute. Da waren noch so Probleme wie bei allen Außenhandelsbeziehungen. Und die hat der Hitler ja vor sich gehabt, weil er quasi völkerrechtlich, internationalrechtlich, die Völker hat jetzt eben nichts zu tun, heißt halt so bei uns, internationalrechtlich mit Versailles beschränkt war. Da war Welthandel noch was anderes, zum Beispiel die Währung einfach frei zum Vergleich mit der anderen geht. Das war für die Nationen gleichbedeutend, dann ruinieren die unseren ganzen Produktionszweig. Die anderen. Umgekehrt. Also da war jedes Handelsabkommen, war da ein Schritt zu der Gefährdung der eigenen ökonomischen Grundlage der Nation. Das könnte jeder sagen, ist es das mir heute auch. Aber ich muss wirklich sagen, heute ist es das erstens auch, zweitens, so ein Projekt wie die EG ist ein organisierter Auf- und Abbau. Da von kapitalistischem Reichtum in den verschiedenen EG-Ländern übrigens überhaupt nicht gleich ist. Weil der Reichtum konzentriert sich schon an gewissen Punkten. Und in Griechenland bestimmt nicht. Aber es wird organisiert vollzogen. Es ist der Wille der Nation in den Handelsverträgen oder in den Gemeinschaftsverträgen enthalten. Der wird auch nochmal runtergeprügelt, dann beim Ultimaten stellen, dann wird er fest. Aber es geht immer unter Anerkennung des Willens der Nation. So muss ich als Deutscher will auswärts oder auswärtiger bei uns, von uns was. Es war damals immer keine wirtschaftspolitisch-technische Regelung, wie es heute ist mit dem ganzen GATT-IWF und Kredit, internationalen Kreditregelung. Sondern es war immer eine Frage, ja, wie ein bilaterales Bündnis. Es war unter der Bedingung unterstanden, wächst die Nation, ist es ein wechselseitiger Nutzen oder ist es ein Kaputtmachen bei uns und ein Gewinn der anderen? Das ist ein anderer Typus Weltmarkt gewesen. Insofern, die Säuberung, ja, Säuberung als Mittel für den Zweck, damals war eine ganz andere Berechnung. Es ist ein ganz anderes Verteidigen der Wirtschaftskraft der Nationen damals übrigens gewesen. Das ist zum Beispiel, alle Wirtschaftswissenschaftler, auch wenn sie es immer verkehrt erklären, dass die Wirtschaftskrise ausgelöst zumindest dadurch worden ist, dass alle Leute Handelsbeschränkungen beim Geld, Waren und Kapitalverkehr einführen. Weil sie Angst vor Inflation gehabt haben, dann haben sie die Handelsströme zu erliegen gebracht und dann war überall Krise und dann sind die großen Pleiten an den deutschen Institutionen. Das war ein anderes Verhältnis von Vorbehalt. Hitler hat zum Beispiel noch eine Sorte von Autarkie-Ideal gehabt. Und da war er nicht der Einzige damals. Und der neue Weltmarkt, dieses, dass es überall von jeder Quelle aus überall hingeht und sich das Land vereinnahmt und seine Ressourcen, sei lebendes und totes Inventar des sogenannten natürlichen Reichtümer. Das war damals noch nicht. Ausländische sogenannte natürliche Reichtümer sind damals noch exklusiv abtransportiert worden als Kolonien. Und nicht jeder kann überall hinfliegen und einsteigen, aussteigen und so. Und in London gibt es ja große Bauernbörse. Vielleicht hilft dir das noch was als Hinweis. Das ökonomische Verhältnis, Zweck-Mittel-Beziehung war damals überhaupt noch nicht so beschaffen. Natürlich bleibt immer noch Seilding offen, habe ich aber sofort zugegeben. Den Schluss auf, wir rotten die Juden aus. Das ist das einzige, der letzte Punkt. Der ist aber, ich will mir nicht pädagogisieren, nicht willkürlich, weil alles andere von im Programm der Nation enthalten ist und bleibt. Einer jeden kapitalistischen Natur. Auf wen ich dann losgehe, wen ich als Schädling identifiziere und tot mache, da gibt es die historischen Zufälle oder gerade die Berufung auf historische Traditionen, was da überlegt wurde. Ja, die gibt es da. Aber das ist wie mit aller Traditionen, kann er sie aufhören. Ich werde es einfach für andere Traditionen abschaffen, die besser einfach. Verstehst du nicht den intellektuellen Witz, was ich meine? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, sie wissen warum. Ja? Es ist doch schon immer so gewesen. Das ist ja schlecht, Argument. Weil da muss ja bloß einer sagen und so, ja, jetzt hoffe ich das nimmer noch. Zack, aus. Ja, aber der halbe Kommunismus, alle Traditionen weg. Ja, da ist Platz für was Neues. Keine Tradition. Ja, gibt es noch Fragen? Und das ist nicht so zu fragen, es kann doch auch einen Einwand geben, wenn man hier bloß fragt, wir können doch auch so ein bisschen hören. Da habe ich das nicht gewohnt. Aber es lacht nur, ich bin gewohnt, wenn ich so hinzufinden, da Leute, die jetzt nur grundsätzlich fertig gemacht und geschickt werden. Dann meine ich und dann ist es fertig. gesagt, der Schluss, wir stellen die Juden aus, jetzt nicht willkürlich, denn die ersten drei Punkte, die wichtig waren für ihre Entwicklung, nämlich erstens, die Nazis argumentieren mit der Natur der Juden. Zweitens, die Judenvernichtung ist Staatsprogramm. Und drittens, dieses Programm schließt seine Realisierung schon mal ein. Ja. Punkt 1, 2, 3 sind erstmal ja nur Beschreibungen oder Behauptungen. Ja, die Nazis haben mit der Natur des Juden argumentiert. Ja, die Judenvernichtung war Staatsprogramm und drittens, sie wurde realisiert. Dass diese rassistische Ideologie, die die Nazis hatten, ihre Realisierung nun automatisch einschließt, ist mir noch nicht klar, wieso, das ist erstmal eine Behauptung, wieso haben die es nicht bei der Propaganda belassen? Und zweitens, die Frage per Schluss, wir rotten die Juden aus, sei nicht willkürlich, weil die Punkte 1 bis 3, die ich aufgezählt habe, bleiben. Ja, aber auch aus diesem Grunde können wir eigentlich gar nichts weiter zum Antisemitismus sagen. Noch was? Moment, Punkt 1. Ich habe gerade seine Erde. Sie können was sagen über Kapital, Sie können was sagen über Staat, Sie können sagen, ja, die waren Rassisten, ja, die hatten ein rassistisches Programm. Das schloss die Realisierung ein, sage ich, das ist erstmal überhaupt. Ich habe nicht mal ein Referat gewesen. Und ansonsten hätte man den Eindruck manchmal gewinnen können, ja, schon hätten sie sich Rothaarige hätten sie auch ihn nehmen können. Das Kriterium des Volksschädlings muss auf ihn festgemacht werden. Nochmal, die fangen doch nicht an und erfinden die Auslese in ihrer Gesellschaft. Das war schon mal so drei Punkte, das waren wahrscheinlich sechs, also das in dem ersten Punkt, das ist gerade fest von mir. Sollte folgendermaßen gehen. Das Problem dieses Staates war, dass in den Ständen dies und jenes daneben geht. Die Folge ist, das lasse ich hier fünf Punkte aus, ist Auslese tut Not. Der Unterschied zu heute, der unschuldig ist, ist, dass sich hier die nationale Führung nicht auf die Auslese verlässt, die schon gibt. Für sie ja, dass es eine gibt, wenn es Aelide gibt. Wenn es Professoren gibt, Beamte. Wenn es Arbeiter und Banker gibt. Da hat eine Auslese statt, wie bei uns heute Abend in der demokratischen Gesellschaft. Die Kritik an der Gesellschaft, die der Faschist vollführt, so war mein Argument gemeint, ist, bei uns klappt die Auslese nicht im nationalen Sinn. Das Auslesen erfunden hat er nicht, das war nie mein Argument. Ach stimmt, sei wieder gar nicht von meinen Dings, die Ideologie war festgestanden, warum ist sie noch praktiziert worden? Erst einmal ist es darum gegangen, wie die Lage der Nation definiert haben. Und wer das an politischen Schaltheben der Macht tut, für den ist die Diagnose das Regierungsprogramm. Das ist ja auch heute noch so. Also ich würde auch heute noch niemandem empfehlen zu sagen, wir sagen, die Worte von Kohl sind schön, aber die Taten folgen nicht. Allen Worten, das sind schon die halben Taten. Das Problem entsteht bei der Beobachtung der Politik. Wer ist da auch, der hat den Morgen nicht richtig gelaufen. Also, das ist das los. Das ist ja, wenn ich als Fallgebiet da meine Argumente einschätzen, wenn du sagen würdest, ich habe gehabt, so, die Faschisten haben sich vorgenommen, die Juden auszurotten, und dann haben sie es gleich noch getan. Ja, das ist wirklich mein ersten Punkt. Es war Besichtigung eines fix und fertigen Kapitalismus in Deutschland. Einer, der gewinnen hat, verhindert, dass die Nation an Krieg verloren hat und deswegen der Kapitalismus in all seinen Abteilungen der Nation die Erträge nicht sichern konnte. Ich habe gesagt, Krise im Innern, Unterjochung, das Reich, die Karte, Salierung, Reparation von außen. Das war die Diagnose. Und aus diesen Diagnosen ist der Mantra verschwand, und das sage ich auch, da war er noch nicht der Erste und auch nicht der Letzte. Auslesen im Sinn von nicht bloß die sogenannte naturwüchsige der Geldwirtschaft, des Arbeitsmarktes, wie es heißt, und der Märkte tut Not, sondern die gibt es, aber die ist unzulänglich für die lange Generation. Also hat jetzt doch die Auslese muss von oben steuert und scheit gemacht sein. Wir müssen die Nützlichen von den unnützen Gliedern der Gesellschaft scheiden. Und das ist der Übergang zum Rassismus, den es wirklich auch nicht als Zeichen übergibt. So, und das Neue ist an dem Knackpunkt, wo er so, und jetzt kommt er dahin wieder, ausgerechnet der Judenhass aber, ist natürlich wieder auch nichts Neues von Hitlers Seite. Das haben doch andere aus ganz anderen Gründen auch schon gemacht. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, wenn die Notwendigkeit, die ich meine, die in dieser Gesellschaft auch noch nicht, die es jetzt auch heute wieder nicht zu knapp gibt, dieses Wir und die anderen, wer sind die Bösen, wer gehört nicht hierher, wer hat es nicht verdient, dass er etwas verdient hat und so weiter, die Argumente habe ich als geläufig hier vorausgesetzt, dass die jetzt Gemeinwohl wieder sind. Die war der Hitler damals richtig zum als Programm der Nation sorgt mit, und ich weiß auch, entschuldigt, ich weiß auch, die nicht nur nichts verdienen, sondern die überhaupt aus dem Volkskörper entfernt gehören, die sich nur negativ bemerkbar machen. Letzter Einwand, das alles bezweifle ich nicht, und dem stimme ich auch zu, nur Sie sagen, Hitler hat das gemacht, Hitler hat das gemacht, er hat die Schiedlinge benannt. Das sind alles ja nur Beschreibungen dessen, was da getan wurde. Was erfahre ich denn da? Wo ist denn noch beschrieben? Ja, was möchtest du noch haben? Viele. Nach einer kulturwissenschaftlichen Studie. Ja, das ist eben, ich hab schon drauf gekommen, irgendeiner wird sich doch provozieren lassen. Also, ich habe in keinem Wort etwas beschrieben. Selbst wenn ich manchmal hier so rede, als würde ich was beschreiben. Das ist ein lauter kleiner Übergang zwischen alle Sätze des ersten Kapitels, außer wenn ich Exkurse mache, hätte es da wenn dann sagen können. Soll ich das mal vorführen? Was glaubst du denn? Das waren Übergänge, das war eine Beschreibung und dann ist das passiert. Nein, und wer so die Lage beurteilt, kommt zu dem Schluss, und der ist logisch, der auch heute wieder übrig, das ist nämlich der politische Schluss auch, wo sind die Mängel der Nation? Die Mängel der Nation gebieten die Produktivkräfte zu fallen. Wenn ich so warum tun sie das, ist erstens das Ausland, zweitens im Innern Leute ihrer Pflicht nicht nachkommen. Das sind lauter Wenn-Dann-Überlegungen, das ist keine Beschreibung. Das ist auch das Wenn-Dann, dass der Kohl und die Sozialisten aller heute in Deutschland wieder anführen. Das ist ihr Nationalistenlogik. Auch Fehler und Gemeinheiten, deswegen habe ich extra mal gesagt, habt ihr innerer Konsequenz. Was beschreiben, ich muss mir nicht hüten, was zu beschreiben. Du musst da andere Bücher lesen, die erzählen, dass sie sich in die Gaskammer geführt haben. Mir eh zuwider. Lange haben wir übrigens was. Was heißt auch? Beschreibung und Erklärung unterscheiden sich eindeutig. Jetzt lasse ich mir den Nachsagen, dass ich was geschrieben hätte. Warum kannst du dir den Weg mal fragen? Nein, das ist ja auch so. Nein, aber das ist es trotzdem. Nein. Der Staat hat ja ein bisschen. Ich muss mal laufen, ja. Ich hab's ja gerade laufen. Der kann ja laufen, der ist. Dann die systematische Bestimmung auf. Also du zeigst doch, dass systematisch, dass es nicht durchgehend systematisch zu bestimmen ist. Und das. Ich meine, Sie hätten noch mehr Umbringer als einer, ja. Welche sind Umbringer? Also, ob Sie sagen, wenn Sie dafür oder wenn Sie irgendwie einladen. Ja, ich verstehe, ist das so schwierig? Erstmal die Frage. Also, ich erkläre systematisch, um dann zu sagen, du nix oder du schimpfst, wenn ich dich falsch wiedergebe. Um dann zu sagen, dann höre ich systematisch auf. Ja? Oder dann ist es auch kein. Nein. Also man kann systematisch zeigen, dass die Analyse ein unsystematisches Moment hat. Nämlich das, welche Illusionen wir machen. Also, was für ein Staatsdemokratismus ist, oder eine andere Gruppe definiert wird, es gibt ja eine Definition und nichts anderes, ist notwendig nicht zu bestimmen. Oder wenn so etwas zu bestimmen ist, wie ist das? Das Auslese und so weiter, das Systematik gibt er dazu. Und jetzt ist es ideologisch und es ist eine Definitionsfrage. Wer zum Ausrotten, wer zum Ausrotten hergenommen wird. So, bis zu dem Punkt, wem muss man den Kram geben? Ist es alles das Verhältnis von Politik und der Klassengesellschaft, wie es jeden bürgerlichen Staat einbeschrieben ist. Ein gutes Amerika-Buch, und du kriegst meine Argumente auf dem Teller serviert, und zwar in Form von Beschreibungen. Aber du erkennst jedes Argument wieder, wie die amerikanische Gesellschaft und die Politik funktionieren. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wer soll jetzt ausgehören? So, erstmal. So beliebig ist es ja doch wieder nicht zu. Die Argumente haben bei mir geheißen, die Arbeiterbewegung das Recht des Arbeiters auf Brot und seinen Kampf dafür missbraucht. Ja, Bolschewismus, Marxismus, Kommunismus und so weiter war es. Und die Pflicht des Kapitalisten, Arbeit zu geben, die Nation zu ernähren und zu stärken durch seine Wirtschaft, auch durch seine Güter und so weiter, und durch sein verdientes Geld, die Pflicht verletzen, die vielleicht sogar unterbinden. Und den Strang, ja, linke Gewerkschaften in der oberen Schicht der Gesellschaft gibt sich dabei Finanzkapital im Gegensatz zum Produktiv. Immer noch in der Logik drin. Und jetzt findet der Übergang ganz einfach statt. Beide Nazis übrigens genauso einfach wie heute. Und wer sind die, die sowohl in der Arbeiterbewegung der Misstrauen, die antinationalistische Hetze, andere antinationale Hetze draus machen und um das Kapital behindern? Wer sind die? Das ist der schlichte rassistische Schluss, du bist so einer. Das war übrigens mein Einschiebsel. Und da hat er nachgeguckt, und also stimmt das, sind ja doch keine Deutschen. So, und jetzt waren ein paar Juden dort. Das ist alles. Jetzt kannst du nochmal sagen, welche Notwendigkeit hätte ich jetzt behauptet? Ich habe den Hitler seine behauptet. Das ist. Aber ich möchte ihm nicht entgegenhalten, das war doch willkürlich, hätte er doch die Rothaarigen genommen. Ich habe keinen Gegenvorschlag in der Auslesefrage. Ich will jetzt auch nicht alles vergehen überführen, das heißt, ja, und irgendwann hört der Notwendigkeit auf. Ich bin zufrieden, dass ich überhaupt eine Notwendigkeit in dem Zeug sehe, wie eine bürgerliche Nation leidet, wenn ihr Grundrechnungsart, ihr Geschäftsmittel, es ist eine Klassengesellschaft, es ist Bauern, Arbeiter, Kapitalisten und so, alles und Banken, alles ist so fertig. Wenn die ihren Dienst nicht mehr tun, wie reagieren die politischen Führer einer solchen Gesellschaft? Es war ein kleiner Hinweis, sogar bei manchen Jahren mit der Notwendigkeit, mit übrigens, das ist mal nicht mehr das letzte Mal, dass irgendeine Spielart des Faschismus passiert. Das ist eine Notwendigkeit, die sich aus der Unzufriedenheit mit der Manövriermasse der Nation ergibt. Also zum Beispiel gibt es bei uns, wir müssen den rechten Wind hehlen, knaben. Jetzt denkst du wieder, ich rede über Wahlkampf. Ja, also den Republikanern das Wasser abgraben. Da weiß ja jeder, die übernehmen deren Argumente. Die Zähler haben sie auch gemacht. Aber bitte schön, nicht nur die Argumente haben sie übernommen, das Publikum zum Wohlgefallen. Die haben den Argumenten viel anders recht gegeben, die ziehen sie durch. Also, wie sollen sie verfahren jetzt tatsächlich schon mit Asylanten und Ausländern? Also, mit meiner Frage wollte ich auch nicht mehr lange die Aufmerksamkeit der Regierung haben. Ich bin mir auch nicht erst einmal so nicht vorstellen. Gesamtschulen und so weiter, ist sie genau das Richtige. Wenn irgendwo ein Mangel auftaucht, dann sagt man, die ist verkehrt. Da gibt es nur eine fortschrittliche Kritik am Ausbildungswesen. Ja, die heißt, Arbeiterkinder werden nicht zugelassen. Man hört schon, der Bedarf an irgendwelchen Idioten, die Abitur haben, ist größer jetzt von der Nation. Auch das, ein schönes Beispiel für dein Ding, hat stattgefunden in Deutschland. Eine Schule- und eine Hochschulreform. Weißt du, wie das heutige Urteil der Staatsführung über diese Reform ist? Lauter Lumpenproletariat auf akademisch. Es war ein richtiger Irrtum, es war auch nichts Zweckmäßiges. Jetzt ist man wieder mehr für Auslese zu haben, dann war nur das Klausus dazwischen und so weiter. Vergleich mal mit dem, aber nur förmlich. Da wollen welche studieren. Sie haben prinzipielles Recht dazu. Und jetzt auch die höchste Instanz der Staat mit seinen Gedanken, wie viele Juristen braucht man denn überhaupt noch? Wenn es mir eine Schwimme sagt, dieses Fach schränke ich ein. Zulassungsbeschränkung. Das heißt einmal, der Form nach des Verfahrens. Na, ich lasse jetzt nicht mehr der Auslese und dem Zustrom und so weiter freien Lauf, sondern ich greife ein und setze eine Grenze. So, jetzt auch politisch, da geht es aber anders zu, weil es mit der Schuldfrage verknüpft ist. Wer sind die unbedingt von Ämtern von aus dem Leben ausscheiden müssen aus der Konkurrenz? Weil sie alles verkehrt machen. Meint immer noch, so zufällig ist auch wieder nicht, dass man auf den Juden verfällt, wenn man dein Argument ernst nimmt. Und so war es auch von mir gemeint. Jetzt setzt die Definitionsfrage ein. Wo entdecke ich Schäden? zu der Frage, warum man Juden nimmt und nicht in Europa. Bei dem Punkt, dass der Wille des Anliegen war, Volk und Staat zusammenzubringen. Die Zwecke, warum das gemacht wurde, wurden genannt. Jetzt hat er da Schädlinge entdeckt. Da hat er Schädlinge entdeckt und Finanzkapital, die nur auf den Zinn schauen und die Arbeitsplätze verloren lassen. Da waren Juden dabei und andere Nationalitäten auch Deutsche waren dabei. In allen Ständen waren in den Funktionen Juden dabei und andere haben ausgefüllt. Also Juden ist doch nochmal eine Besonderheit dran und da hat er das historische Material wirklich gesucht dafür. Das war nicht die Begründung, aber gesucht hat er dafür. Und bei den Juden, da hat er festgestellt, dass der in den Sporen nicht nur in der deutschen Gesellschaft sitzt, sondern mit aller, nicht nur in den eigenen Staat zusammenbringt. Also der ist Jude. Das ist ein Wesen. Das sitzt als Parasit in den Löchern eines fremden Namens drin. Ja? Also der hat an sich eigentlich das Gegenteil von dem, was der Hitler als Menschennatur ausgegeben hat, nämlich mit dem Staat zusammen zu gehören. Die Qualität hat er doch nicht nur mehr ausgemacht in der Definition. Das ist was anderes, wenn man zum deutschen Finanzkapitalisten sagt, du vergeizt dich daran, dass Staat und Volk nicht zusammengehen, weil du schaust nur auf gegen Strich, auf dein Geld, ja, und nicht auf Arbeitsplätze, damit die Leute was zum Arbeiten und ein Brot haben. Ja. Da ist in der Definition tatsächlich der Unterschied, dass er beim jüdischen Finanzkapitalisten diesen Zusatz macht, dann ist er dabei. Da braucht es zwar nur viel. Also, das ist nicht zufällig, weil die Rest, da geht natürlich um was, dass er auf die Juden gekommen ist, Millionen von Juden umgebracht hat. Und die Arbeiter ist halt irgendwie zu unstrittig oder was. Das ist doch gesagt worden. Was soll denn noch dazu kommen? Der Finanzhimmel ist ja ein Problem. Wer ist Junge? Definiert sich jemand als gläubig, ist es überhaupt kein Problem. Tut das nicht, dann ist überhaupt kein Kriterium da, außer dass ein Kopf eines Idioten ist, also ist Antisemitismus. Also, dieses Urteil, das dann gefällt wurde, es sind jüdische Menschen oder dann exakt formuliert, es sind Menschen, die als jüdisch definiert sind, Banker, es sind Menschen, die jüdisch definiert sind in der Gewerkschaft und führen in der Arbeiterbewegung. Also der Gehalt in der Sache war nur an den Köpfen der Antisemiten. Nochmal. Also das überkommende Nochmal, die Objektivgrundlage, die habe ich so mitlaufen lassen. Es gibt wirklich, dass eine Nation unterleidet, übrigens heute auch schon wieder, dass Kapital sich auf den Geldmärkten umtreibt, statt sich anzulegen in Fabriken. Ja? Das ist noch die Seite, die gehört zum objektiven Inventar dieser Gesellschaft. Den Widerspruch kriegt auch ein Kohl oder ein Renner oder sowas zu spüren. Es gibt wirklich, dass eine Arbeiterbewegung Ordnung in den Betrieben schafft, indem sie wohl kämpft, was fordert, und dann ist wieder alles geregelt, oder ob sie sagt, wir machen jetzt Randale und wollen überhaupt den Privateigentum an die Gurgel. Das ist ein objektiver Unterschied. Und jetzt hat der Marxist fragt dann weiter so, wer sind die alles unnational in ihrem Stand betreiben? So, jetzt kommen zwei Argumente dazwischen. Jetzt hat er nachgeguckt. Und das, glaube ich, ist immer noch keine Schwierigkeit, aber du weißt, wie der Hitler am Schluss nachgeguckt hat. Er hat Ahnentest erstellen lassen. Er hat nachgucken lassen, wer auf Wilser, Halber und so weiter Jungs von Natur ist. Also spätestens hier brauchst du, wenn du da mal im Mittelhaus und in den staatsfeindlichen Tätigkeiten finde ich überall Juden. Ich würde jetzt die erste Hälfte der Willkür. Das Zweite, ist meines Erachtens wieder fast bürgerlich üblich, ja, ist ja klar, die sind ja dort auch Volkszubehör. Die definieren ja auf sich gar nicht. Nationalistisch. Das Erste, was du gesagt hast, finde ich natürlich zu. Also was du gesagt hast, zu dem Finanzkapital, zu den Gewerkschaften. Aber da wäre ja denkbar zu sagen, ja, Gewerkschaften gehören aufgeschlossen. Oder die in den Gewerkschaften gehören aufgeschlossen, die nicht noch zweifeln daran haben, ob die Produktionsweise wahrnehmen geht, während die, die machen wollen, die Gewerkschaften wollen, die deutschen Vorschläge zur Rechnung haben. Er hätte ja einfach in diese Gewerkschaft vorgehen können. Er hätte vorgenommen. Ja, aber nicht, also nicht mit dem Ziel, Gewerkschaften recht zu tun, sondern Gewerkschaften in einer nationalen Arbeitervertretung zu überführen. Insofern ist das alles konsequent in der Argumentation. Nur dann der Schluss auf die indiskriminierten Menschen, die ja angeblich im Finanzkapital so verbreitet gewesen sein sollen und in den Spitzen der Gewerkschaften. Das entbehrt einer sachlichen Grundlage. Ja, was gesagt, es ist nicht mehr dieselbe Notwendigkeit wie vorher, denn wir waren uns da vorhin schon einig. Aber er hat sie doch vorgefunden. Ja, wo? Ja, wenn ich jetzt ein Rassist bin, ja, und mach Sex Übergänge vom Standpunkt des politisch denkenden Rassisten, dann machst du, ich bin hier in dem Raum nicht die, das Material für meine Auslese vor. Also, natürlich macht die nicht das. Ja, sicher, aber Rassist wird ja nicht in einer anderen Welt und die Gegenstände des Rassisten sind keine anderen. Nur der Rassist definiert ihn anders und das ist auch das Entscheidende. Er definiert sich sehr im Verhältnis zu seiner Mensch und Politik und Wirtschaft. Das sind die Gründe, warum er nicht. Ja. Er weiß ja nicht, warum er die definiert. Also ein Bewusstsein über das, was der Rassist natürlich wirklich nicht abstellen wollen. Doch, ja, der hat eben dieses Bewusstsein. Woher hat er das? Ja, weil er ein Staat wird und sagt, was dem Staat fehlt, abhanden kommt. Ja, Mensch, es gibt jetzt, soll ich euch einmal dasselbe Referat nochmal vom Standpunkt von Helmut Kohl aussagen. Ja, der kann man auch das zinstragende Kapital nicht erklären, der weiß auch nicht, wo seine Hypothek ist. Aber der weiß zum Beispiel, auf einer Tagung zu Bänden ermahnte das Bankkapital zu, sie sollen mehr investieren und jetzt sich bloß immer in den internationalen Geldmärkten umtreiben. Ja, warum was denn das? Das ist kein Wissen, kein erklärendes Wissen. Wenn er sagt, bloß das fehlt der Nation. Anstatt aber, dass die Zone aufgebaut wird, merkt er an den Börsen riesige, sogar volatile Bewegungen. Ja, das ist ernst, das merkt er doch. Ich brauche noch kein Wissenschaftler zu sein. Und dann will ich aber vorsichtig sein mit deiner Rede sagen, dann hat er kein Bewusstsein, das ist doch sein Bewusstsein. Es reicht doch, dass das falsch ist, dass das nichts mit Erläuterung von dem Zeug zu tun hat. Das ist doch eine ganz andere Frage, aber das spricht den Leuten ja immer das Bewusstsein ab von dem, was sie tun. Wenn du das so ausdrückst, ist das, was wir veranstaltet haben wollen. Und was wir die ganze Zeit sagen, ist, es geht nicht darum, offen zu sein, sondern es geht um Kritik. Und Kritik kommt nicht aus ohne systematische Bestimmung. Und systematische Bestimmung setzt nur voraus, dass man Gegenstände hat und es gibt für welche so für andere anders. Und die setzt einheitlich im Bewusstsein darauf, dass auch nicht das Ziel des Subjektive ist. Das erzählt mir jetzt Zeug, das euch 1971 der ganzen Lappaufgesellschaft beibringen wollen. Ja, da sagt man Gegenstand und überdenkt und so weiter. Genauso habe ich mir das definiert. Ja, selbstverständlich. Aber das ist doch kein Argument bei der Erwiderung. Das ist eine Polemik. Was? Nein, ich gebe ihm ja recht, aber ich weiß nicht, warum er mit der grundsätzlichen Tour. Wir was sagen zu müssen oder überhaupt was sagen zu müssen, da haben wir einen Gegenstand und so weiter. Der Gegenstand ist also klar. Verhältnis von Staat und Ökonomie und die politischen Folgerungen, die der Faschist daraus zieht, wenn er da allein in der Nation bleibt. Und ich hatte eben auch.